Bevor es mit dem nächsten Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt auf iTunes Podcasts bewerten. Solltet ihr die Apple Podcast App benutzen, könnt ihr das auch mit dieser App tun. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meine Podcasts bewerten würdet auf iTunes, denn das hilft mir, in den iTunes Podcast Charts nach oben zu steigen und auch von anderen Interessierten wahrgenommen zu werden. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Hallo Podcast-Freunde! Heute sage ich ganz bewusst nicht, es ist Donnerstag, denn ich habe zu Recht Schelte erhalten auf Twitter von dem guten Conkrell. Habe ich das aus Versehen gerade Englisch ausgesprochen? Conkrell, so ist es richtig. Er hat geschrieben, Anzeige ist raus, ich habe seine Catchphrase geklaut. Das kommt nicht wieder vor, lieber Con. Obwohl es natürlich ein Zeichen der Wertschätzung sein sollte. Und von daher denke ich mal, dass sowohl die Anzeige mit Augenzwinkern zu betrachten ist, als auch meine Anmoderation der letzten Woche. Ja, heute gibt's eine ganz besondere Sendung, muss ich sagen. Heute werden die MMA Awards vergeben. Die MMA Awards 2017, rückwirkend für das Jahr 2016. Und ich habe das eigentlich im Rahmen von MMA Radio schon immer wieder gemacht. Letztes Jahr mit dem Peter, das Jahr davor mit dem Chris. Und es hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht. Und es war eigentlich immer schön, praktisch mit dem Gegenüber dann darüber zu diskutieren, welcher Kämpfer in diversen Kategorien das Rennen für sich entscheidet. Und jetzt ist es ja so, seitdem ich MMA Radio nicht mehr mache, habe ich ja keinen Gesprächspartner jede Woche, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Aber ich habe was viel Besseres. Ich habe ganz viele Gesprächspartner, nämlich euch im Live-Chat. Und meine Idee war, dass wir zusammen mehr oder weniger diese Awards, das sind ja mehrere Awards, vergeben und vielleicht auch so ein bisschen darüber diskutieren. Ich denke mal, in der einen oder anderen Kategorie wird es kaum Diskussionsgründe geben. Da wird relativ klar sein, wer gewinnt. Aber es gibt bestimmt die ein oder andere diverse Meinung oder unterschiedliche Meinung zu zum Beispiel dann meine Wahl für Fighter des Jahres oder sowas, ja. Also auf sowas freue ich mich. Außerdem habe ich noch ein paar Themen mir rausgeschrieben, die wir später vielleicht noch durchackern könnten. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Die Sendung soll wirklich heute hauptsächlich sich um das Thema MMA Awards 2017 drehen. So ein bisschen ist auch schon was los hier im Chat. Also natürlich, wir sind immer noch nicht dreistellig. Und ich hau's jetzt raus, ja, es ist Januar. Ich möchte 2017 das erste Mal wieder dreistellig werden. Also ich habe das zu meiner Wrestling-Podcast-Phase mehrfach geschafft. Natürlich wirklich mit tatkräftiger Unterstützung von Pocho und Chris. Da haben wir dann 400 Live-Zuschauer und Hörer gehabt. Das war wirklich eine großartige Zeit. Und ich habe mir wirklich 2017 vorgenommen, zumindest in die Nähe der Dreistelligkeit zu kommen. Jetzt bin ich natürlich mit 10 Zuschauern noch weit davon entfernt, jemals dreistellig hier auf YouTube zu sein. Aber wenn man nicht groß träumt, kann auch nichts Großes entstehen. Das ist jedenfalls mein Lebensmotto. Von daher versuche ich, meine Ambitionen in Sachen MMA-Talk oder Video-Streaming voranzutreiben. Ich habe den Vorschlag der letzten Woche, dass ich wieder ein bisschen mehr twitchen soll, in die Tat umgesetzt. Habe jetzt schon 2 Twitch-Sessions abgehalten. Ihr könnt mir also auf twitch.tv/RickyPalm folgen und ab und an werde ich da ein bisschen spielen und was erzählen. Nicht nur über die UFC, das hat sich mittlerweile so eingebürgert, dass ich über alles Mögliche rede. Über das Spiel an sich, über irgendwelche anderen Dinge, die so gerade in meinem Leben sich ereignen und natürlich auch über die UFC. Also das macht mir jetzt schon viel Spaß nach nur 2 Sessions und ich würde mich freuen, wenn ihr da ab und zu mal reinschaut. Auf Twitter und auf Facebook poste ich so 10, 15 Minuten, bevor ich online gehe und guckt einfach mal vorbei. Ihr könnt euch die Videos auch nachträglich auf Twitch angucken. Ich verzichte explizit darauf, das Ganze nachträglich auf YouTube hochzuladen, denn ich möchte hier wirklich diesen Ricky MMA Kanal nicht überfluten mit jeglicher Art an Content. Ja? Also ich möchte es wirklich bei diesen Livestreams belassen und ab und an mal bei einem oder anderen netten Video, so wie ich diese Woche auch meine Prognose für das Jahr 2017 schon hochgeladen habe. Es war wirklich ein nachmittagsreicher Arbeitstag, so muss man sagen, ein arbeitsreicher Nachmittag, so rum ist es richtig. Es war ein arbeitsreicher Nachmittag. Ich glaube, 3 oder 4 Stunden saß ich an dem Video, hatte alles fertig, habe es einmal durchlaufen lassen, über den Kopfhörer durchgehört, dass alles richtig abgemischt ist und habe es dann auf YouTube hochgeladen und musste dann mit Erschrecken feststellen, dass die Tonspur entweder der Musik oder meines Audiobeitrages irgendwie falsch abgemischt wurde. Jedenfalls ist die Musik jetzt, die Hintergrundmusik, lauter als das, was ich sage, oder zumindest zu laut. Also es ist so, man kann es einigermaßen verstehen, aber es ist eher störend als hilfreich, ja, meine Hintergrundmusik. Das hat mich tierisch genervt, weil es halt doch relativ zeitaufwendig war und ich der Meinung bin, dass es an und für sich eigentlich nett wegzugucken ist, aber wenn die Musik so laut ist, muss man sich so unglaublich konzentrieren, um mich zu verstehen, dass es manchmal ein bisschen anstrengend werden könnte. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Der Fehler wurde behoben. Ihr könnt also jetzt in Zukunft ja schauen, dass ihr oder ihr könnt in Zukunft damit rechnen, dass ich solche Fehler nicht mehr machen werde, beziehungsweise das Programm diese Fehler nicht mehr macht. Ich wusste nicht, dass man da halt ein Häkchen an einer bestimmten Stelle setzen muss, damit sowas nicht passieren kann. Jetzt weiß ich's und ich habe es behoben. Jetzt haben natürlich auch schon manche geschrieben, ja, lad's doch einfach noch mal hoch. In meinem Übereifer, ja, habe ich allerdings schon alles gelöscht. Also ich habe nur noch das Video, was auf YouTube ist, und habe mir sonst nichts gespeichert, keine Rohdatei, nichts. Also von daher kann ich es nicht nochmal hochladen. So ist es halt. Also, schaut's euch an, meine Prognose fürs Jahr 2017. Seht darüber hinweg, dass es vom Ton nicht ganz perfekt abgemischt ist. Dennoch würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei diesem Video einen Daumen da lasst oder am besten noch abonniert, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. So. Habe ich sonst noch was zu erzählen? Guck mal hier, Hausmeistertätigkeiten, Twitch, Podcast mit André Peschke. Das wollte ich auch noch erzählen. Den habe ich gestern aufgenommen. André Peschke ist für die meisten Gamer ein Begriff. Mit seinem Projekt The Pod oder Auf ein Bier sorgt er aktuell, muss man wirklich sagen, für Furore. Ist auf Patreon einer der meistgebacktesten Personen ever, glaube ich sogar. Mit 12.000 Dollar im Monat, also unglaublich erfolgreich. Mit ihm spreche ich unter anderem über Games, aber auch über die UFC, denn André ist sehr, sehr großer UFC-Fan und wir haben 3,5 Stunden miteinander gesprochen, reden also über UFC-relevante Themen, über Games, ein bisschen über Podcasting. Ich empfehle euch diesen Podcast sehr, hat mir großen Spaß gemacht. Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, indem ihr bei eurem Podcatcher der Wahl einfach mal Ricky eingebt. Dann gibt es zum einen diesen Ricky MMA-Podcast und es gibt noch meinen, Gesprächs-Laber-Podcast Ricky, wo ich abwechselnd mit verschiedenen Gesprächspartnern rede, und da könnt ihr euch diese André Peschke-Folge anhören. Lege ich euch wirklich sehr ans Herz, macht großen Spaß. Also mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles Mögliche erzählt, was ich euch im Vorhinein erzählen wollte. Jetzt, wie gesagt, passiert das. Darauf habe ich mich wirklich jetzt die ganze Woche vorbereitet. Ich werde jetzt meinen Bildschirm zu euch wenden. Oh. Dieser Kaffee. Für euch Podcast-Hörer ist es natürlich jetzt völlig unrelevant, ob ihr meinen Bildschirm eingeblendet seht oder nicht. Für alle YouTube-Zuschauer ist es dann schon doch wichtig, dass das funktioniert. Und das werde ich jetzt versuchen. Und zwar müsste jetzt gleich bei euch eine Webseite zu sehen sein. Und jetzt ist der Chat gefragt. Der Chat muss mir kurz Rückmeldung geben, ob das jetzt auch funktioniert. Seht ihr jetzt alle bei euch im Chat eine Webseite? Wenn das der Fall ist, dann gebt mir kurz eine Rückmeldung. Ich sorge dafür, dass hier... Da kommt man ja völlig durcheinander. Also das ist ja schon wieder technisch kaum machbar, was ich hier auf die Beine stelle. Hat man so, glaube ich, das letzte Mal beim Start der Apollo 13 Mission gesehen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier einigermaßen so einblende, dass es für mich mit dem Chat handelbar ist und für euch mit dem Screen. Also ich hoffe, ihr seht jetzt Charles Mask Louis Fighter of the Year eingeblendet und dann die 5 nominierten Kandidaten. Wenn das der Fall ist, dann alle mal so yeah. Ja, diese Technik ist unmenschlich. Das ist absolut richtig. Das ist ein ganz neues Level an Technik, das ich hier beschreite. Und es sieht für mich so aus, als ob alles funktioniert. Also, ich würde jetzt sagen, ich starte einfach mal. Der Chat ist mir positiv gesonnen, von daher sollte alles funktionieren. Natürlich beginne ich direkt mit der Königsdisziplin, sage ich jetzt mal, also mit dem Fighter of the Year. Ich habe mir am Anfang überlegt, soll ich mich zunächst mit den langweiligen Kategorien rumschlagen oder will ich wirklich dann die wichtigen Kategorien zuerst abarbeiten und dann vielleicht später sagen, naja, so wichtig ist das vielleicht jetzt nicht, was weiß ich, wer hier den besten Schlüpper trägt 2016 oder so. Und ich bin der Meinung, wenn ich mir so ein Video angucken würde mich wirklich am Anfang gleich mal interessieren, was glaubt der Vogel, wer ist Fighter of the Year, wer ist Female Fighter of the Year, etc. pp. Also, für alle, die jetzt den Podcast hören, muss ich das Ganze natürlich mal kurz vorlesen. Wer ist nominiert und wer nicht, oder beziehungsweise wer nicht, das lese ich nicht vor, sondern nur wer nominiert ist. In dem Fall reden wir von Michael Bisping, Donald Cerrone, Cody Garbrandt, Conor McGregor und Stipe Miocic. Die wurden für Fighter of the Year 2016 nominiert vom Fighters Only Magazine. Das ist das Magazin, das die World MMA Awards immer vergibt, Jahr für Jahr. Haben sich eigentlich über die Jahre jetzt etabliert als das Sprachrohr der Award-Szene, muss man fast schon sagen. Also das Problem ist ja immer, dass jeder natürlich irgendwelche Awards vergeben kann. Und es gibt die MMA Junkie Awards, die MMA Fighting Awards, ist schon klar. Aber wenn man so das alles vereint sehen möchte, sind, glaube ich, die World MMA Awards relativ wie soll man sagen, etabliert einfach so als Awards, weil halt auch jeder abstimmen kann. Das ist das Schöne daran. So. Also, die nominierten Kämpfer für Fighter of the Year sind Michael Bisping, Donald Cerrone, Cody Garbrandt, Conor McGregor und Stipe Miocic. So, es gibt für jeden dieser Kämpfer aus meiner Sicht genügend Argumente, dass sie Fighter of the Year werden könnten. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie wird man zum Beispiel Fußballer des Jahres? Denn damit kam Fußballer des Jahres, kann man das vergleichen? Ja, ich bin der Meinung, man kann es vergleichen. Du musst als Fußballer des Jahres natürlich zum einen sehr erfolgreich sein. Ja, es wird schwierig, für irgendeinen Darmstadt 98 oder 96, glaube ich, Spieler Fußballer des Jahres zu werden. Nichts gegen Darmstadt 98, aber da fehlt es dann halt einfach an der Klasse. Und außerdem musst du das besondere Etwas haben. Also du musst den Unterschied ausmachen. Es reicht nicht nur wahnsinnig gut zu sein und erfolgreich zu sein mit deiner Mannschaft. Du brauchst aus meiner Sicht auch einfach nochmal so einen It-Faktor. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dich gut verkaufen kannst, sondern dass du, wenn wir beim Fußball bleiben, auf dem Platz halt irgendwelche Aktionen bringen kannst, die andere nicht zeigen können. Und wenn ich mit diesem Maßstab an diese Awards rangehe, kann ich schon gleich ein paar Leute ausschließen, nämlich die, die keine Titel tragen. Die sind nämlich nicht erfolgreich genug. Nichts gegen Donald Cerrone. Der gewinnt Kämpfe, gar keine Frage, aber er hat halt eben bislang nicht das Glück gehabt, einen UFC-Titel zu gewinnen. Und man muss dazu sagen, dass die Gegner, die er besiegt hat, die sind für mich jetzt nicht das Kaliber eines Luke Rockholds oder Dominic Cruz oder Eddie Alvarez. Ja, also deswegen würde ich Donald Cerrone als ersten aus dieser Liste verbannen. Ihr im Chat, ja, ihr könnt natürlich schon mal schreiben, wer für euch Fighter of the Year ist. Das würde mich sehr interessieren, also postet da ruhig gerne weiter. Dann haben wir also noch Bisping, Garbrandt, McGregor und Miocic und da tue ich mich wirklich ein bisschen schwer. McGregor ist halt ein bisschen problematisch, weil er ja einen Kampf verloren hat 2016, diesen Kampf dann wieder sich mehr oder weniger zurückgeholt hat in einem Rematch. Allerdings war das, ja, es war okay, es war ein guter Kampf, gar keine Frage, aber es war jetzt kein Finish und es war auch eine umstrittene Entscheidung. Ich bin der Meinung, er hat den Kampf gewonnen, aber wie gesagt, es gab genügend Leute, die im Nachhinein über diesen Kampf diskutiert haben, ob der wirklich für Conor McGregor zu werten war. Und er besiegt dann Eddie Alvarez und ihm gelingt eine Leistung, die zuvor keinem gelungen ist, nämlich er hält zwei UFC-Titel gleichzeitig. Das ist an und für sich eine wahnsinnig gute Leistung, aber um jetzt ihm den Fighter of the Year Award zu geben, ja, ist es für mich unrelevant, wie viele Titel er zeitgleich hält, sondern was er in diesem Jahr als Kämpfer geleistet hat. Und da hat er halt einen Rekord von 2-1. Und stechen halt die anderen Verbleibenden aus meiner Sicht aus. Deswegen, Conor McGregor ist definitiv derjenige mit dem It-Faktor und der gehört zu der UFC, wie, wenn wir es jetzt wieder mit dem Fußball vergleichen wollen, Ronaldo zum Fußball oder zu Real. Aber in dem Fall war er mir dann doch zu unerfolgreich. Ja? Obwohl er natürlich ein Stück weit Erfolg hatte, gar keine Frage. Also auch McGregor fällt für mich raus. Das ist vielleicht hier sogar der erste kleine What-the-fuck-Moment für den einen oder anderen. Bleiben Bisping, Garbrandt und Miocic. Und jetzt wird's für mich echt schwierig. Bisping Michael Bisping, ja, großartiger Kampf gegen Anderson Silva, gar keine Frage. Was für ein Comeback, nachdem er da eigentlich ausgenockt in die Rundenpause ging. Dann besiegt er Rockhold völlig überraschend, gewinnt gegen Dan Henderson. Aber ich sag mal, Bispings Auftritt gegen Henderson, ja, der war für mich nicht so souverän, wie ich mir das von einem Fighter of the Year erwarten würde. Ich möchte Dan Henderson nicht kleinreden, aber Dan Henderson ist definitiv nicht mehr die Weltspitze in der UFC. Er kann jederzeit irgendjemanden ausnocken, ist gar keine Frage. Aber insgesamt ist das ein Gegner, den ein Champion besiegen muss, deutlich besiegen muss. Und das ist Bisping nicht gelungen. Und deshalb tendiere ich auch dazu, Michael Bisping aus meiner Auswahl auszuschließen. Ganz einfach, weil zwar die Siege gegen Rockhold und Silva ein Stück weit beeindruckend waren. Bei Silva muss man aber auch noch ein Fragezeichen dahinter machen, ob Anderson Silva noch der Anderson Silva ist, den wir von früher kannten. Es gibt viele, die da dagegen argumentieren würden. Und das Ding gegen Rockhold, wenn ich böse bin, kann ich sagen Lucky Punch, ja? Natürlich, zu einem Lucky Punch gehört auch eine gewisse Qualität. Also das ist jetzt nicht so, dass jeder einen Lucky Punch landen kann. Und Dan Henderson, das war für mich nicht so souverän, dass ich sagen würde, Bisping ist für mich der Fighter of the Year. Bleiben Garbrandt und Miocic. Und jetzt gucke ich mal in den Chat, was die Jungs so schreiben. Hier wird Miocic gefordert, Connor oder Cody, schreibt der René. Cody sagt der Mipa, der Döp ist für Cody, eine Niederlage. Was, jetzt kann ich es nicht richtig lesen, was Wuhl in seinem Fall kann kein K.O.-Kriterium sein, schreibt King Kong Marek. Ich weiß nicht, bezieht sich das auf Conor McGregor? Lass uns gleich Rousey nehmen, schreibt King Kong Marek. Jens schreibt, ich würde auch sagen, Connor oder Cody, Bisping hat lang für diese Chance gekämpft und sie genutzt, aber genauso wie bei Stipe war es mehr oder weniger ein Lucky Punch und nicht wie bei Cody verdient. King Kong Mari schreibt noch, vergiss bitte nicht, dass Connor gegen einen Gegner gekämpft hat, der 20 Kilo schwerer war. Also nochmal, um das klarzustellen, ich möchte Connors Sieg ja überhaupt nicht in Frage stellen. Und wenn es darum geht, einflussreichster Kämpfer oder so, wenn man sowas wählen würde, dann wäre Conor McGregor sofort bei mir auf Nummer 1, gar keine Frage. Aber einfach das, was er dieses Jahr im Octagon gezeigt hat, ja, das, wenn ich nur das bewerte für das Jahr 2016, rutscht er für mich einfach aus dem Fokus des Fighter of the Year so ein bisschen raus. Damit meine ich nicht, dass er ein durchschnittlicher Kämpfer ist. Er gehört definitiv zu mir, für mich zu den Top 4 des Jahres. Und das ist schon eine große Leistung. Nur ein Miocic, der die Heavyweight Division wirklich auf den Kopf gestellt hat, mit seinem Sieg gegen Werdum, Alistair Overeem, sehr, sehr beeindruckend besiegt hat, fand ich noch ein Stück weit erfolgreicher. Und jetzt sage ich einfach mal, wie es ist für mich. Für mich ist Cody Garbrandt der Kämpfer des Jahres. Und da schließe ich mich, glaube ich, vielen anderen MMA-Freunden an, weil Garbrandt wirklich so aus dem Nichts kam und dann auch noch wirklich diesen Höhepunkt seines Könnens am 30.12. erreicht hat und damit gekrönt hat, dass er Bantamweight-Champion geworden ist und nicht nur irgendjemanden besiegt hat, sondern den bis dahin als besten Bantamweight-Champion aller Zeiten betitelten Dominic Cruz mehrfach auf die Bretter geschickt hat. Also diese Leistung von Cody Garbrandt über das Jahr 2016 hinweg war für mich so beeindruckend, dass ich ihm diesen Titel wirklich geben würde, Fighter of the Year. Ja, 4 Kämpfe bestritten, alle vorzeitig beendet. Nee, stimmt nicht. 3 vorzeitig beendet und einen via Decision, aber unglaublich dominant gegen einen hervorragenden Champion gewonnen. Und das sticht für mich Conor McGregor aus. Ich verstehe jeden, der sagt, McGregor ist Fighter of the Year, weil er halt einfach auch für die UFC einen unglaublichen Verkaufswert hat und Wiedererkennungswert. Die meisten kennen mittlerweile McGregor und dadurch die UFC. Das ist auch ein Verdienst von Conor McGregor. Aber ja, Adam schreibt es ja auch gerade. Conor hat 2 Titel hatte 2 Titel inne. Allein deswegen muss man ihm diesen Titel Fighter of the Year geben. Wie gesagt, das ist eine wahnsinnig gute Leistung, aber für mich hat das damit eigentlich, als wenn er diese beiden Titel dieses Jahr gewonnen hätte, würde ich vielleicht noch eher sagen, ja, das ist für mich ein Fighter of the Year, aber das ist dann eher, wenn es über 2 Jahre geht oder über 13 Monate oder über 11 oder 10, also wenn es nicht in einem Jahr stattfindet, sondern über 2 verschiedene Kalenderjahre, dann tendiere ich eher dazu, dass man das nicht in einen Hut werfen sollte. Und deswegen tendiere ich eher zu Cody Garbrandt. Ich gucke mal im Chat, also da sorge ich für mächtig Wirbel mit meiner Äußerung. Also King Kong Marek ist richtig angepisst hier, das merke ich schon. Lass uns gleich Rousey nehmen. Mensch. Und alle drei Kämpfe waren gegen Top-Kämpfer. Ja, sorry, Diaz hat den schwächsten Kampf seiner Karriere abgeliefert, auch wenn Cody super gut war. Ich glaube, er meint Cruz. Cruz hat den schlechtesten Kampf seiner Karriere abgeliefert. Cody ist die größte Überraschung, schreibt René. Aber Ricky, du warst auch kritisch gegenüber Garbrandt, bis er gegen Cruz gewonnen hat. Absolut! Ey, ich habe von Anfang an gesagt, im Vorfeld zu UFC 207, der leichteste Kampf, den es auf dieser Karte zu tippen gibt, ist Cruz gegen Garbrandt, weil ich Garbrandt als reinen Brawler mit Power eingeschätzt habe. So, und er hat mir jetzt eigentlich bewiesen, was für ein extremes Potenzial er eigentlich hat, ja, indem er, also man darf einfach nicht vergessen, dass Cody Garbrandt mit seinem Wrestling-Background, den er hat, in der UFC bislang so eine Winning-Streak hinlegen konnte, ohne einen einzigen Takedown gezeigt zu haben, ja, und wir haben jetzt gegen Cruz gesehen, was er für Takedowns hat, ja, die haben wir früher von ihm gar nicht gesehen, er hat vorher noch keinen gezeigt, er war 0-0 in Takedowns, unfassbar, so ein unglaublich guter Wrestler, er hat sein Footwork unter Beweis gestellt, wie gut das ist, also seine technischen Fähigkeiten, er hat einfach gezeigt, was für ein kompletter Kämpfer er zu sein scheint, ja, und er muss das natürlich jetzt nochmal unter Beweis stellen, indem er 2017 ähnlich erfolgreich kämpft, seinen Titel gegen TJ Dillashaw unter anderem verteidigen muss, vielleicht nochmal gegen Cruz antreten muss, gar keine Frage, er muss diese Leistung erstmal bestätigen, aber das, was er mir halt im kompletten Kalenderjahr 2016 gezeigt hat, war so beeindruckend, dass er für mich der Kämpfer des Jahres ist, also das muss ich so sagen. Marek, richtig, Conor-Fanboy. Ah, ich glaube nicht, dass der Marek ein Conor-Fanboy ist. Ich verstehe, dass viele Leute der Meinung sind, dass McGregor ist einfach so wichtig für die UFC und die Leistung, zwei Titel gleichzeitig zu halten, ist wirklich ein Meisterstück von Conor McGregor. Und man kann das vielleicht, um jetzt wieder mit dem Fußball zu kommen, damit vergleichen, wenn du das Triple gewinnst. Ja, das ist eine hervorragende Leistung, wenn du das Triple gewinnst. Aber wie gesagt, wenn mit einer Niederlage im Jahr ohne Titelverteidigung des Titels, den er eigentlich innehatte, ja, den Featherweight-Titel, das reicht mir nicht, um ihn zum Fighter des Jahres zu ernennen. Zu den Top 3, Top 4, gar keine Frage. Müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Und ich finde, das ist bei, ich glaube, 600 irgendwas Kämpfer hat die UFC aktuell unter Vertrag, ist das schon eine Leistung, unter den Top 3 zu kommen. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Kennt jemand die Pay-Per-View-Numbers von 207? Ja, 207 wurde 1,1 Million Mal verkauft, mindestens. Das ist natürlich auch eine Ansage, um hier mal ein bisschen abzuschweifen. Arthur schreibt, Miocic 3, First Round KO, er besiegt Werdum in Brasilien und besiegt Overeem in seiner Heimatstadt und im Januar hat er Arlovski zerstört. King Kong Marek schreibt, 208 verkauft keine 300.000, da geht's um was anderes, Marek nicht mal 200, also hier geht's noch so ein bisschen um Pay-Per-View-Buy-Rates, also ich denke mal, ja, diesen ersten prestigeträchtigen Titel haben wir vergeben, für mich Fighter of the Year, Cody Garbrandt, im Chat streiten sich, sag ich mal so, zwei Lager, die der Meinung sind, Garbrandt oder McGregor, Miocic wird auch immer wieder genannt, aber ich denke mal so, Community-übergreifend könnte man sagen, dass Garbrandt, McGregor und Miocic die drei sind, die ja bei uns die Top 3 des Jahres 2016 bilden. Gut, dann scroll ich mal hoch und hoffe, dass ihr jetzt muss ich wieder checken, ein Bild seht, das die Damen zeigt. Es geht um Female Fighter of the Year. Hier geht es um Chris Cyborg, die nominiert wurde, Angela Hill, Johanna Jędrzejczyk, Angela Lee und Amanda Nunes. So. Erstmal wieder einen Schluck Kaffee. Hier im Chat könnt ihr das jetzt nicht sehen, deswegen muss ich es dazu sagen. Chris Cyborg ist klar. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Angela Hill, die dürftet ihr auch noch kennen von Ultimate Fighter, natürlich aus der UFC. Zurzeit Invicta Champion. Sie sollte eigentlich bei UFC 208 gegen Jessica Andrade antreten. Dazu kam es dann leider nicht, weil die USADA diese Richtlinie ja beschlossen hat, dass du wenn du dein Comeback in der UFC gibst, dich mehrere Monate vorher testen lassen musst und ja, es hat halt einfach zeitlich dann nicht gereicht und von daher ist sie da nicht mit in der Verlosung gewesen. Johanna Jędrzejczyk, müssen wir glaube ich auch nicht viel sagen, oder? Also das sollte jedem ein Begriff sein, diese Dame, und ist für mich auch definitiv einer der Top-Favoriten, um hier schon mal einen kleinen Tipp zu geben, ja, was vorwegzunehmen, so muss man es im Endeffekt sagen. Dann Angela Lee, die vielleicht jetzt vielen noch nicht so bekannt ist, kämpft bei One Championship oder so nennen sie sich, glaube ich, mittlerweile One Championship oder One FC, also eher eine Kämpferin, die bei uns nicht so ganz im Fokus steht. Und Amanda Nunes, ja, Amanda Nunes eben, ja, also auch hier sollte jedem UFC-MMA-Fan der Name ein Begriff sein. Ich schaue gleich mal in den Chat, was hier so diskutiert wird. Nunes, schreibt der René, Amanda, keine Diskussion, Invicta juckt keinen, Nunes, Shevchenko, Tate und Rousey, besser geht's nicht, also das ist, der Hans schreibt einfach nochmal, wen Amanda Nunes im Jahr 2016 besiegt hat, denke Amanda, schreibt Mipa, King Kong Marek schreibt, seit dem Cyborg, wie habe ich noch mal einen anderen Blick auf das Thema Doping bekommen? Man kann sie einfach nicht wirklich verteufeln, man muss das System hinterfragen. Ach, seit dem Cyborg-Video, seit der Dokumentation, die er auf YouTube gesehen hat, als man sieht, wie Cyborg leiden musste, um diese 140 Pfund zu schaffen, um dann ihren Traum zu verwirklichen, in der UFC zu kämpfen, ja, muss man definitiv berücksichtigen, dass sie es nicht leicht hatte 2016. Aber sie hat das ja auch unterschrieben, von daher ist es ein bisschen auch ihre eigene Schuld. Nunes schreibt, ja, dominant, ohne Ende und gegen Tate und Rousey. Mipa schreibt, Johanna halt irgendwie Standard, zu gut. Arthur, Nunes hat UFC 200 und UFC 207 geheadlined und beides Mal ein First-Round-Knockout geschafft. Jens, müsste eigentlich Nunes werden, zweimal MMA-Frauenlegenden zerstört und wohl auch in den Ruhestand geschickt. Aber wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Also, Chris Cyborg kann ich für mich ausschließen, weil eine positiv getestete Kämpferin wähle ich persönlich jetzt nicht zur Fighterin of the Year. Von daher fliegt sie für mich schon mal raus. Dazu fehlt auch noch, muss man ehrlicherweise sagen, dass sie jetzt 2016 gar nicht so richtig ihr Können beweisen konnte, weil die Competition nicht gut genug war, muss man einfach so sagen. Das Problem hat Chris Cyborg immer und das ist mit Sicherheit auch nicht unbedingt eine Messlatte, die man bei ihr anlegen kann, weil sie halt einfach extrem gut ist und deshalb immer sehr dominant erscheint. Aber für mich ist das Ausschlusskriterium der positive Dopingtest. Das ja, geht halt aus meiner Sicht nicht. Angela Hill, ja, starke Leistung bei Invicta, gar keine Frage. Hier spielt dann aber so ein bisschen die Vergangenheit für mich mit rein. Sie sah in der UFC nicht allzu gut aus. Und man muss einfach hinterfragen, ob Angela Hill in der UFC auch so gut rüberkommen würde, wie sie das bei Invicta zuletzt tat. Und da mache ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter. Also zum Beispiel glaube ich nicht, dass Angela Hill eine Johanna Jędrzejczyk besiegen könnte. Also schließe ich komplett aus. Von daher fliegt sie auch raus. Johanna bleibt für mich drin. Mit das beste Striking in der MMA, also im Mixed Martial Arts, so muss man es eigentlich sagen. Und ist deswegen eine Kandidatin, die ich berücksichtigen werde für Fighter of the Year, für Female Fighter of the Year. Angela Lee ist mir zu sehr weit draußen. Ja, also auch hier kann ich ihre Leistung nicht so richtig einschätzen. Sie wirkt sehr, sehr gut und dominant und erfolgreich, aber würde sie in der UFC Erfolg haben, ja, wenn sie in einer der beiden Gewichtsklassen antreten würde? Ich mache mal ein Fragezeichen dahinter. Oder ob sie so erfolgreich wäre, da mache ich ein Fragezeichen dahinter. Das kann natürlich gut sein, dass es so ist, aber es ist die Competition, die sie bislang gegenüberstand, ist zu schwach, um einschätzen zu können, dass sie wirklich extrem gut ist. Ja, also sie hat Qualität, sie hat Talent, alles gar keine Frage, aber ich glaube noch nicht auf UFC-Niveau. Von daher fliegt sie für mich auch raus. Und es bleiben die beiden UFC-Weltmeisterinnen übrig. Amanda Nunes und Johanna Jędrzejczyk. Und ich schließe mich dem Chat an. Ich mache es hier gar nicht unnötig spannend. Also warum soll ich hier irgendwas hinauszögern? Für mich ist Amanda Nunes die Female Fighter of the Year. Die Gründe wurden im Chat ausreichend genannt. Sie hat mit Holly Holm, sie hat mit Misha Tate und Ronda Rousey die zwei Gesichter von allgemein vom Women's MMA vernichtet, anders kann man es nicht sagen. die womöglich größte Bedrohung in ihrer Division, ja, ihre größte verbleibende Bedrohung mit Valentina Shevchenko schon besiegt. Das ist einfach ein phänomenales Jahr für sie gewesen. Und aus dem Grund würde ich mich dem Chat hier anschließen und sagen, Female Fighter of the Year wird Amanda Nunes, ohne lange Diskussion. Gehen wir in die nächste Kategorie. Breakthrough Fighter of the Year, also welcher Kämpfer hat uns 2016 den Durchbruch geschafft, so könnte man sagen, wer sich am meisten entwickelt, nein, entwickelt nicht, aber wer hat so den Durchbruch geschafft, wer ist aus dem Nichts gekommen und plötzlich jedem ein Begriff, und nominiert sind Yair Rodriguez, Cody Garbrandt, Duhu Choi, Derek Lewis und Michael Venom Page. Also 4 UFC-Kämpfer, 1 Bellator-Kämpfer. Auch hier bitte ich natürlich wieder den Chat, die Meinung abzugeben. Ich bin mal gespannt, auf was das hier hinausläuft. Ich schaue schon mal, ob im Chat was passiert. Cody, hands down. Wo ist Mickey Gall, schreibt Mipa. Es stimmt eigentlich. Mickey Gall ist für mich schon jemand, den man da auch mit in die Kategorie werfen könnte. Ja, wenn man Derek Lewis mit dabei hat. Warum nicht Mickey Gall? Den kannte vor einem Jahr auch kein Mensch. Und er ist einer der erfolgreichsten Welterweight-Kämpfer 2016 für die UFC gewesen. René schreibt Cody. Döp auch Cody von Unranked zum Champ. CM Punk kommt von King Kong Marek. Also jetzt verliert er ein bisschen an Credibility hier, der King Kong Marek. Aber ich weiß natürlich, er meint es nicht so. Mipa schreibt auch Cody. Ja, also Yair Rodriguez, großes Talent. Ich bin gespannt, wie er sich jetzt gegen BJ Penn am Sonntag schlagen wird. Das wird für ihn, glaube ich, schwerer, als sich das manche vorstellen können zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass BJ Penn nicht so chancenlos ist, wie das jetzt im Vorfeld thematisiert wird. Dennoch bin ich der Meinung, dass Rodriguez diesen Kampf gewinnen wird am Sonntag. Aber gerade wenn es auf den Boden geht, ist BJ Penn unfassbar gefährlich. Und er ist halt auch einfach, das ist eine Killermaschine, der nichts anderes außer Kämpfen im Kopf hat. Und wenn BJ Penn, sag ich mal, 50% seiner Mentalität mitbringt, dann ist er schon ein gefährlicher Kämpfer. Ich meine damit diese Brutalität, die er einfach an den Tag gelegt hat, wenn er das in den Octagon mitnehmen kann und so ein Stück weit der alte BJ Penn sein kann, dann wird er für Rodriguez eine Gefahr sein. Rodriguez ist für mich absolut einer der Kämpfer 2016, die auf sich aufmerksam machen konnten, aber keine Chance gegen Cody Garbrandt. Von daher fliegt er für mich schon raus. Duhu Choi, ja, beeindruckender Kampf gegen Cub Swanson, braucht man gar nicht drüber reden, das war eine tolle Leistung, aber er hat diesen Kampf verloren und auch hier brauche ich nicht lange rummachen. Du kannst schlecht Breakthrough Fighter of the Year werden, wenn noch ein anderer nominiert ist in der Kategorie, der halt wiederum von Unranked zum Champ geworden ist, also von daher fliegt du scheu auch raus. Derek Lewis, ja, neues Gesicht in der Heavyweight Division, aber auch jetzt keine wahnsinnig große Dominanz oder so gezeigt. Er hat oft Kämpfe oder sehr langweilige Kämpfe bestritten, die er dann aufgrund seiner Power noch für sich entscheiden konnte. Aber ja, es, ich habe es auch gestern mit dem Peschke besprochen, dass der Lewis zwar ein starker Kämpfer ist, aber irgendwas fehlt dem. Ja, also ich kann mir Derek Lewis nicht als Heavyweight Champ vorstellen und für mich ist er auch nicht der Breakthrough Fighter of the Year. Michael Page, gute Leistung gezeigt, aber sein letzter Kampf bei Bellator war dann nicht so erfolgreich. Von daher ist für mich hier auch wieder die Wahl. Relativ klar und schnell entschieden. Im Chat wurde es ja auch ähnlich gesehen. Cody Garbrandt ist für mich der Kämpfer, der dieses Jahr den größten Sprung gemacht hat. Ich schaue nochmal in den Chat. Lando Venetta wird dann noch von Arthur angeführt. Ja, Lando hat mit Sicherheit auch viele überrascht. Ja, mit Sicherheit mit seinem Auftritt gegen Tony Ferguson für Aufsehen gesorgt. Er hat den Kampf allerdings verloren. Dann gegen Matt Dessy eine unglaubliche Aktion ausgepackt. Also klar, toller Kämpfer, aber Breakthrough Fighter of the Year, nee, gegen Cody Garbrandt kommt kein Mensch an. Michael Page, absolut, weil Jens das gerade schreibt, interessant, ja, sehe ich auch so. Ich würde jetzt mal gerne sehen, dass er gegen stärkere Gegner antritt und er muss sich, glaube ich, auch noch was überlegen, wie er mit Kämpfern umgeht, die ihn auf Distanz halten können und dann vielleicht auch zu Boden wresteln können und dann vielleicht mit gutem Jiu-Jitsu ihm da gefährlich werden könnten. Also Michael Page muss sein Können auch nochmal unter Beweis stellen. International Fighter of the Year, das ist auch eine schöne Kategorie. Nominiert sind Michael Bisping, Johanna Jędrzejczyk, Conor McGregor, Gegard Mousasi und Khabib Nurmagomedov. So, jetzt bin ich wirklich auf den Chat gespannt. Das ist eine Kategorie, die, wie muss man das eigentlich bewerten? Also, beschrieben wird es Award to the leading mixed martial arts from outside of the Americas for his or her contribution to the sport both in and out of the ring or octagon. Also da geht schon ein bisschen mehr darum, auch was dieser Kämpfer repräsentiert. Also es geht nicht nur um die um das Können im Octagon, ja, sondern auch welche Wirkung er nach außen hat. Das ist wichtig zu wissen bei dieser Kategorie. Von daher schaue ich gleich mal in den Chat. Mousasi wird hier geschrieben. Derp schreibt Connor. Also ihr könnt euch im Chat weiter austoben. Ich gehe mal die Kämpfer durch. Michael Bisping, ja, die Leistung im Octagon habe ich vorhin schon bei Fighter of the Year thematisiert. Die waren natürlich mit dem Weltmeistertitel herausragend 2016. Er ist auch definitiv ein Gesicht des europäischen MMA-Sports, gar keine Frage. Aber ist er gerade was das nach außen hin angeht, bekannter und wichtiger als ein Conor McGregor? Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Also Bisping, nee, ist es für mich nicht. Johanna Jędrzejczyk ist so richtig eigentlich kein Draw in ihrem eigenen Land. Ich habe neulich gelesen, dass das nur eine Handvoll Leute sich ihre Performance gegen Karolina Kowalkiewicz von UFC 205 in Polen live angeschaut haben. Also man denkt ja, dass dieses Duell zwischen Kowalkiewicz und Jędrzejczyk ganz Polen nachts aus den Betten holen wird und wirklich für astronomische Einschaltquoten sorgen wird. Das ist absolut nicht der Fall. Sie ist da keine große Nummer in Polen. Wahrscheinlich auch in einer Bubble, ja, da wird man sie kennen und da wird man sie feiern. Aber sie ist kein großer Megastar in Polen. Sie wurde, glaube ich, jetzt für die für irgendwelche Awards in Polen zwar nominiert und so, aber sie hat da nur Außenseiterchancen und ist da keine Kandidaten. Ich weiß nicht, ob sie für Sportlerin des Jahres nominiert wurde oder so. Ich glaube, letztes Jahr war es so. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder so ist. Aber sie hat da keine Chance. Vor allem nicht gegen einen Lewandowski oder so. Deshalb fehlt mir da auch so ein bisschen der repräsentative Aspekt. Ja, also würde ich auch nicht benennen. McGregor, definitiv für mich der Top-Favorit bislang in dieser Kategorie. Mousasi, ganz ehrlich, wer kennt Gegard Mousasi in Holland oder so? Ich glaube nicht viel. Ich glaube wirklich nicht viele Leute. Das ist ein hervorragender Kämpfer, gar keine Frage. Der hat auch viel für Mixed Martial Arts in Europa getan. Das möchte ich alles gar nicht in Abrede stellen. Aber International Fighter of the Year, tut mir leid, nee. Also der hat halt leider Gottes keine Drawing Power. Ich mag den Typen, ich finde ihn hervorragend. Ich würde mich freuen, wenn der 2017 den Titelkampf bekommt. Für mich ist das definitiv einer der besten Middleweights, die wir in der UFC haben, alles gar keine Frage. Aber International Fighter of the Year, nee. Und dann ist halt noch Nurmagomedov übrig, der in Russland wirklich ein riesiges Fanlager hinter sich zu vereinen scheint. Und wenn das wirklich so ist, also wenn der Schein nicht trübt, dann ist das definitiv ein harter Konkurrent für McGregor in Sachen International Fighter of the Year. Jetzt schaue ich nochmal in den Chat, weil ich kann mich, das sage ich schon mal, nicht entscheiden zwischen McGregor und Nurmagomedov. Wer da mehr nach außen hin für die UFC repräsentiert. Also, obwohl, wenn ich mir das jetzt selber so erzähle, dann ist das eigentlich McGregor. Ja, also es mag ja sein, dass Nurmagomedov in Russland viele Fans hinter sich vereinen kann. Aber wenn ich jetzt im Freundeskreis, ja, mit Leuten darüber spreche, die UFC wirklich nur ganz, ganz selten verfolgen und ich dann frage, hey, schon mal was von Nurmagomedov gehört, dann werden die meisten sagen, wer? Und wenn ich Conor McGregor erwähne, kennt den jeder. Also von daher ist es eigentlich Conor McGregor. Dennoch, ich schaue mal in den Chat, was da so geschrieben wird. The Face of the Company schreibt Döp, Conor ganz klar schreibt Mipa, King Kong Mark schreibt, denke schwer, haben mehrere verdient, okay. Wirkung nach außen, also im Ostblock, Khabib und sonst Connor, schreibt Jens. Da musst du ein großes Event nach Polen holen, um für Johanna mehr zu machen, schreibt auch Jens. Ja gut, diese Geschichte in Polen, dass die UFC in Polen UFC-Events bestreitet. Ich weiß nicht, ob das so viel Erfolg für die UFC verspricht, denn mit KSW heißen die, oder? Ja. Hat man eine Organisation als Konkurrenz, die wahnsinnig erfolgreich in Polen ist. Und ich habe das Gefühl, dass die UFC da so ein bisschen Bedenken hat, abzukacken gegen diese Konkurrenz. Und darauf haben sie keinen Bock, könnte ich mir jedenfalls so vorstellen. Denn Potenzial hat der Markt Polen für die UFC. Aber ich glaube, dass das KSW da schon einiges abdeckt an Fanlager, sage ich jetzt einfach mal. So. Jetzt muss ich mich festlegen, sagt ihr. Was schreibt der Chat denn noch? Khabib nur 2 Kämpfe und gegen wen? Also wenn, dann Conor. Conor kennen sogar Leute, die keine Ahnung von UFC haben, absolut. Gebe sehr ungern zu, aber das ist Conor, King Kong, Polen. Da sind gerade viel zu sehr damit beschäftigt, die Demokratie abzuschaffen. Das ist richtig. Leider Gottes ist das ein größeres Problem in Polen. Aber sollte vielleicht jetzt hier nicht in einem MMA-Podcast von mir besprochen werden. Doch, ich entscheide mich hier für Conor McGregor, International Fighter of the Year. Ich habe es jetzt ein bisschen zu sehr dramatisiert, glaube ich, weil wenn ich, umso mehr ich mir darüber Gedanken mache, es ist ganz klar Conor McGregor. Es gibt keinen anderen Kämpfer, der so eine Außenwirkung hat für die UFC wie Conor McGregor, und von daher gar keine Frage. Fight of the Year. Das könnte auch eine interessante Kategorie werden. Nominiert sind Robbie Lawler gegen Carlos Condit, UFC 195. Cub Swanson gegen Shou-Hu Choi, UFC 206. Interessant auch, dass dieser hier benannte, schaut mal, Shou-Hu Choi vor noch Do-Hu Choi hieß. Naja, dann geht's weiter mit Michael Bisping gegen Anderson Silva, UFC Fight Night 84. Das war das Ding in London. Conor McGregor gegen Nate Diaz 2, UFC 202. Und Michael Chandler gegen Benson Henderson, Bellator 165. So. Auch hier ist der Chat dazu aufgerufen, seine Meinung abzugeben. Für mich, ich bringe es direkt auf den Punkt, entscheidet es sich zwischen 2 Kämpfen. Und zwar Lawler gegen Condit und Swanson gegen Choi. Das sind für mich die 2 Kämpfe des Jahres 2016. Ich erwähne jetzt einfach nochmal sowas wie Lando Vannetta gegen Tony Ferguson, das war auch ein großartiger Kampf. Es gab wirklich einige tolle Kämpfe dieses Jahr, die man hier hätte wählen können. Und McGregor Diaz war toll, gar keine Frage. Aber einfach wirklich so What the fuck Kämpfe waren für mich Lawler Condit und Swanson Choi, gar keine Frage. Und da bin ich mal gespannt, was der Chat so schreibt. Also ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden zwischen den beiden Kämpfen. Im ersten Moment würde ich Lawler gegen Condit wählen, weil das für mich der Kampf ist, an den ich 2016 so oft zurückdenken musste. Gerade wenn es gute Kämpfe gab, habe ich die immer automatisch mit Lawler gegen Condit verglichen und kam meistens zu dem Entschluss, dass das mit der krasseste Kampf war, den ich je gesehen habe in der UFC. Und deswegen tendiere ich zu Lawler Condit. Was sagt der Chat? Der Chat sagt, denke, sollte differenziert werden, 5 Runden, 3 Runden, na, das ist noch eine schöne Diskussion. Hans schreibt, er würde praktisch Fight of the Year immer unterscheiden in 2 Kategorien, einmal Fight of the Year über 3 Runden, einmal Fight of the Year über 5 Runden. Ich finde, man kann darüber diskutieren, denke aber, dass es eigentlich egal ist, weil es kann zum Beispiel auch ein Kampf Fight of the Year werden, der nur über 2 oder über 1 Runde ging. Ja, das ist für mich auch möglich. Und wie wertest du das dann? Steckst du den dann mit zu Fight of the Year über 5 Runden, weil es ein Titelkampf war oder nicht? Also für mich ist es eigentlich angenehmer, nur eine Kategorie zu haben und zu sagen, okay, Fight of the Year ist der und der Kampf, egal wie lang oder über wie viele Runden der Kampf angesetzt wurde. Also ich finde die Diskussion aber interessant, ja, also mit 5 und 3 Runden, das finde ich schon interessant. Also man kann da definitiv noch ins Detail gehen, aber für so einen richtigen Award ist mir, glaube ich, Fight of the Year, egal wie viele Runden, lieber. Aber guter Punkt vom Hans. King Kong schreibt, keine Frage, Conor Diaz 2 oder Choi gegen Cup, aber der Conor-Kampf war viel prestigeträchtiger. Das macht schon einen Unterschied. Lawler Condit schreibt Döpp. Okay, also absolut vom Prestige her, ja, wenn wir den prestigeträchtigsten Kampf 2016 küren müssten, wäre das McGregor gegen Diaz. Ja, sehe ich auch so. Aber von der Action und was da abging einfach über 25 Minuten, sticht Lawler gegen Condit diesen Kampf aus meiner Sicht. Aber auch hier kann man natürlich darüber diskutieren. Ist der Fight of the Year nicht auch, sag ich mal, der oder muss man da auch nicht zum Beispiel berücksichtigen, wie viele Fans dieser Kampf oder von wie vielen Fans dieser Kampf gesehen wurde, ja, wie viel Aufsehen hat dieser Kampf in der Sportwelt oder für wie viel Aufsehen hat dieser Kampf in der Sportwelt gesorgt, ja, also McGregor Diaz fand auf allen Kanälen auch in Deutschland irgendwie statt und man hat überall darüber was gelesen, man hat sogar bei Sky Sports News HD darüber berichtet, also von daher ist dieser Kampf in seiner Größe unantastbar, ja, also das ist absolut der größte Kampf, der 2016 stattfand. Würde ich schon so sagen. Also für mich auch größer als Alvarez gegen McGregor und auch größer als Rouseys Comeback. Also McGregor Diaz 2 war definitiv das Größte in Sachen Kampfansetzung, das wir 2016 erlebt haben. Da ist jetzt halt die Frage, ist das jetzt die Ansetzung, die den Kampf so prestigeträchtig machte und die Vorgeschichte oder war es der Kampf an und für sich? Und da bin ich der Meinung, dass der Kampf definitiv nicht enttäuscht hat. Das war ein toller Kampf, ein phänomenaler Kampf, einer der besten dieses Jahres, aber von der ganzen Dramatik her, ja, und vom technischen Aspekt und wie es hin und her ging, ist für mich Lawler gegen Condit noch eine Spur geiler gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Hans ist der Meinung, dass Conor gegen Eddie Alvarez im Madison Square Garden der prestigeträchtigste Kampf 2016 war. Ja, ich bin der Meinung, dass es eher Diaz gegen McGregor war. Weil, wie gesagt, das habe ich auf allen Kanälen mitbekommen. Das habe ich so noch nie erlebt, davor und danach auch nie wieder erlebt, muss man sagen, dass mich so viele Leute auf diesen Kampf angesprochen haben und dass mir dieser Kampf so oft unterkam, auch in den Mainstream-Medien. Das war bei Alvarez gegen McGregor zwar auch teilweise der Fall, aber nicht so wie bei Diaz gegen McGregor 2. Gerade das ganze Vorgeplänkel, das war wirklich unglaublich. Also wie das durch die Decke ging, auch in Deutschland. Und das ist ja wirklich ein guter Indikator, wenn in Deutschland irgendwas im Mainstream ankommt, ja, gerade in Sachen UFC, dann ist das schon eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Jens schreibt, Swanson gegen Choi, der zu Recht gehypte Superboy gegen Swanson, der den Hype Train alles entgegengeworfen hat und seine Karriere und Titelchance am Leben erhalten hat. Ja, das ist auch wirklich ein gutes Argument. Der Kampf war auch unglaublich. Es ist also wirklich schwer in dieser Kategorie. Es ist halt ein Unterschied, ob man in einem Grand Slam Finale top performt oder in der ersten Runde, schreibt King Kong Marek. Das ist richtig. Das ist richtig. Wenn das jetzt hier darauf abzielt, dass Lawler gegen Condit nicht den Stellenwert hat von McGregor gegen Diaz 2. Es geht halt bei Lawler gegen Condit immerhin um einen Weltmeistertitel. Von daher ist das schon auch nochmal ein Aspekt, den man mit anführen kann. Aber darauf lasse ich mich ein, im Endeffekt drei Kämpfe, aus denen wir jetzt hier entscheiden müssen. Lawler, Condit, Swanson, Choi, McGregor, Diaz. Wenn wir jetzt noch mit berücksichtigen, dass einfach, ja, oder wenn wir das Prestige mit reinnehmen, dann müsste eigentlich Swanson und Choi raus sein. Weil dann haben wir halt bei Lawler und Condit den Weltmeistertitel, um den es geht. Und bei McGregor und Diaz ist es halt so die Größe des Kampfes an und für sich. Darauf lasse ich mich dann jetzt auch mal ein, ja. Also ich möchte ja den Chat hier nicht jedes Mal mit meiner Meinung unterbuttern. Khabib gegen Tony wird ein geiler Kampf, schreibt Tarek, dem stimme ich zu. Aber der wird dann erst vielleicht nächstes Jahr zur Wahl stehen, also 2017 meine ich. Gut, ich muss mich jetzt entscheiden. Also, ich mache es jetzt so. Der Chat darf diese Kategorie entscheiden. Ja, also, der Kampf, der als erstes zwei Nennungen hat, der ist unser Fight of the Year. Lawler, Condit oder McGregor gegen Diaz. Ich schaue in den Chat, was der so schreibt. Der Kampf, der zuerst zwei Nennungen hat von diesen beiden, der wird Fight of the Year, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich eigentlich nicht entscheiden zwischen drei Kämpfen. Also immer wieder, wenn ich diesen Kampf mir vors Auge führe, Swanson gegen Choi, dann denke ich immer wieder, das war doch unfassbar, dieser Kampf. Also eigentlich müsste es doch der sein. Ich kann mich wirklich ganz schwer zwischen diesen drei Kämpfen entscheiden. Und ich lasse jetzt euch im Chat entscheiden. Adam schreibt, Conor gegen Diaz 2. Okay, damit Advantage für Conor gegen Diaz. Hans schreibt, Lauder gegen Condit. Und jetzt entscheidet sich's. René mit Conor gegen Diaz. Also dann ist das unser Fight of the Year. Das war ja spannend. Danke, Hans, für Lauder gegen Condit. Das hat das Ganze nochmal spannend gemacht. Jetzt kommt der alte Schwede mit Lauder gegen Condit. Also jetzt steht's hier wieder unentschieden. Auch im Chat nochmal Lauder gegen Condit von Jens. Also soll ich das jetzt weitertreiben? Eigentlich habe ich gesagt, zwei Nennungen für Diaz oder für den nächsten Kampf und das Ding ist klar. Schade, dass es keinen Chin of the Year Award gibt. Geht klar an Choi. Absolut. Oh Mann. Also der Chat stimmt jetzt eigentlich für Mipa kommt jetzt mit Conor gegen Diaz. Unentschieden. Kann ich denn nicht zwei Kämpfe abgeben? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja spannender als weiß der Kuckuck was. Was war denn zuletzt mal richtig spannend? Eigentlich nichts. Ob Chris bei der großen Jahresendshow bei Non-PG erscheint, das war sehr spannend. King Kong Marek, Rousey gegen die Medien. Ich würde es umdrehen. Helwani gegen Dana White, oder nicht umdrehen, sondern auch noch einen neuen Kampf mit einbeziehen. Helwani gegen Dana White wäre auch schön. Es steht unentschieden im Chat. Bei mir steht es unentschieden. Wie sollen wir diese Kategorie entscheiden? Im Endeffekt müsste die Katze entscheiden. Ich kann jetzt hier zwei Näpfchen machen mit jeweils einem Namen obendrauf. Einmal, was weiß ich, Lawler Condit schreibe ich obendrauf. Und das mache ich jetzt. Einen Moment mal bitte. Ich hole jetzt zwei Leckerlis. Also ihr könnt das jetzt nicht sehen. Ich kommentiere einfach mal weiter. Ich will erstmal die Katze wecken. So. Ich hole jetzt hier zwei Leckerlis. Ich hoffe, man kann mich hören. Die Katze ist auch schon da. Und ich lege auf die linke Seite das Leckerli Lawler Condit und auf die rechte Seite das Leckerli McGregor gegen Diaz. Wenn jemand es verdient hat, diese Kategorie zu entscheiden, dann ist es Olaf. So, linke Seite Lawler Condit, rechte Seite McGregor gegen Diaz. So. Also Olaf, da mal los. Und es ist Lawler gegen Condit. Olaf hat entschieden. Also, tja, Olaf is the man. Lawler gegen Condit. Er frisst jetzt aber auch noch McGregor gegen Diaz. Also wieder ein Unentschieden, auch bei Olaf. Großartig. Also eigentlich könnten wir jede Kategorie von Olaf entscheiden lassen. Dann wiegt er danach irgendwie 4 Kilo mehr und ich kann mit ihm aufs Laufband. Gut, nächste Kategorie. Knockout of the Year. Ich habe so das Gefühl, dass das ähnlich diskussionswürdig werden könnte. Anthony Johnson gegen Glover Teixeira, UFC 202. Lando Venata gegen John McDessie, UFC 206. Michael Vannon Page gegen Cyborg Santos, Bellator 158. Yair Rodriguez gegen Andre Philly, UFC 197. Und Michael Chandler gegen Pitbull Ferreira, Bellator 157. So, nochmal einen Schluck aus der Kaffeetasse. In der Zwischenzeit kann der Chat abstimmen und ich schaue schon mal in den Chat. Die Katze hat Ahnung, das ist Journalismus auf höchstem Niveau, stellt der alte Schwede fest. Call Peter, Katze namens Olaf, Benetta, Olaf, das auch als, ja, stimmt, das könnte ich eigentlich einführen, Olaf als Orakel, da könnte man eigentlich kleine Videos machen. Jens, das ist eine hervorragende Idee, ich lasse die kompletten Fightcards in Zukunft von Olaf tippen. Stellt euch mal vor, wir wären reich mit sowas. Ja, also zurück zum Knockout of the Year. Ich kann hier keine unnötige Spannung irgendwie erzeugen. Für mich ist es ganz klar Venetta gegen McDessie. Das ist unfassbar gewesen. Alle anderen Knockouts waren auch großartig, aber Venetta gegen McDessie, sowas siehst du alle paar Jubeljahre mal. Und für mich ist das ganz klar der Knockout of the Year. Jetzt schaue ich noch kurz in den Chat, ob das auch alle so sehen. Cyborg hat auf jeden den Gore-Effekt. Ja, absolut. Im Nachhinein sowieso dann, wenn man die Röntgenaufnahmen von Cyborg kennt, dann ist das gar keine Frage. Dann ist das natürlich schon so ein Oha-Ding gewesen. Aber, ja, also, das Ding von Venetta war schon ziemlich geil. Habt nicht alle K.O.s gesehen, schreibt der King Kong Marek. Das bringt Einschaltquote und Likes. Bezieht sich wahrscheinlich auf Olaf. Dann lassen wir auch hier. Nein, Quatsch. Also, Venetta gegen McDessie Spinning Shit gewinnt die Kategorie Knockout of the Year. Und wir gehen weiter zur Submission of the Year. Und hier könnte es auch wieder interessant werden, denn bei dieser Kategorie gibt es auch verschiedene Betrachtungsweisen aus meiner Sicht. Zur Auswahl steht Ben Ruffell gegen Josh Barnett, UFC und Fox 18, das war dieser Go-Go-Choke, der eigentlich keiner ist. Nate Diaz gegen Conor McGregor, UFC 196, Misha Tate gegen Holly Holm, UFC 196, McDancie Dern gegen Montana Stewart, Legacy 61 und Thiago Moyes gegen David Catillo, RFA 35. Also das, die letzte Submission kann ich nicht mit bewerten, habe ich nicht gesehen, fliegt für mich raus. McDancie Dern gegen Montana Stewart war unfassbar, diese Submission. Also wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das angucken. Ich vermute hier aber, dass McDancie Dern gegen andere Gegnerinnen so eine Submission nicht nochmal auspacken könnte. Also das, ich glaube, dass Montana Stewart hier auch einfach nicht besonders gut war. Ja? Also krasser Move von Dern, aber reicht für mich nicht für Submission of the Year, auch wenn es geil anzusehen war. Ruffell gegen Barnett war schon ziemlich fett, weil Ruffell auch der erste war, der Barnett jemals submitted hat. Also das war schon beeindruckend. Aber für mich entscheidet es sich zwischen Nate Diaz und Conor McGregor auf der einen Seite und Misha Tate gegen Holly Holm auf der anderen Seite. Jetzt ist der Chat wieder gefragt, da gibt's noch nichts. I'm not surprised, motherfucker. Und Tate sind bislang genannt worden als mögliche Kandidatin für Submission of the Year. Also ist da auch wieder eine ähnliche Auseinandersetzung festzustellen wie die, die ich mit mir selber führe. Und ich kann ja mal anführen, warum es die beiden Submissions sind, die für mich jetzt hier zur Auswahl stehen. Zum einen ist natürlich dieser Choke von Diaz gegen McGregor einfach so der Move des Jahres 2016 gewesen. Ja, das hat so einen Hype-Train erstmal absolut zum Stocken gebracht und nach der Rousey-Niederlage hat das schon kurz für so einen Moment gesorgt, dass viele MMA-Fans dachten, okay, hier gehen gerade einige Pläne seitens der UFC zu Bruch und das könnte das Gesicht der UFC langfristig verändern. Das Ganze hat sich dann auch wieder ein bisschen gelegt, nachdem McGregor ja den zweiten Titel gewonnen hat und so. Ihr kennt ja die Geschichte, brauche ich euch nicht zu erzählen. Aber mit Sicherheit war die Qualität, ja, der Submission jetzt nicht herausragend. Es war jetzt kein unglaublich krasser Submission-Move oder sonst irgendwas, aber er steht für so viel, dieses Bild, ja, auch dass man jetzt hier sieht, wie Nate Diaz auf McGregor draufliegt und diesen Kampf dann für sich entscheidet. Das ist eines der Bilder 2016, absolut. Deswegen für mich heißer Kandidat auf Submission of the Year. Tate gegen Holm, auch eigentlich unglaublich, weil Misha Tate aus dem Kampf aus meiner Sicht schon so gut wie draußen war und sich mit der Submission wirklich in letzter Sekunde diesen Kampf gesichert hat und ihren Traum verwirklicht hat, UFC-Champion zu werden. Und auch mit der Art und Weise, wie sie diesen Submission-Move nicht aufgeben wollte, ja, wie sie sich an Tate wirklich drangehangen hat und nicht locker gelassen hat. Sie wollte in dem Moment Holly Holm finishen. Das, nichts anderes kam für sie in diesem Moment in Frage. Und das war auch schon sehr, sehr beeindruckend und natürlich mit großer Wirkung, weil sie dann den Titel gewonnen hat. Ich tendiere leicht zu Diaz McGregor. Ich gucke nochmal in den Chat, wenn es da keine Widerrede gibt, ja, Jens schreibt auch, muss Nate sein, dann würde ich schon sagen, dass Diaz gegen McGregor für mich die Submission of the Year 2016 war. Warum ich die jetzt hier nicht anklicken kann, das gibt's ja gar nicht, ich kenn, doch, jetzt geht's. Also das ist für mich Submission of the Year. So, ja, jetzt machen wir mal weiter. Comeback of the Year, auch interessant. Ich guck nochmal in den Chat, da kam gerade was. Ja, alter Schwede sagt auch Nate, also. Comeback of the Year, Michael Bisping gegen Anderson Silva, UFC Fight Night 84, Nate Diaz gegen Conor McGregor, UFC 96, Dan Henderson gegen Hector Lombard, UFC 199, Misha Tate gegen Holly Holm, UFC 196 und Dominic Cruz für ja die komplette Karriere, dass er nochmal zurückgekommen ist und Champion geworden ist. Ist auch eine schöne Kategorie, aber auch wieder wahrscheinlich diskussionsreiche Kategorie. Ihr könnt im Chat schon wieder diskutieren und mir so ein bisschen dabei helfen, wer gewinnt in der Kategorie Comeback of the Year? Bisping gegen Silva, ja, war beeindruckend, aber nee, schließe ich aus. Diaz war für mich nicht zu weit hinten, um McGregor nicht dann auch immer wieder gefährlich werden zu können. Also, ja, war für mich jetzt auch nicht das Comeback of the Year. Henderson gegen Lombard, möchte ich mal in der engeren Wahl belassen. Tate gegen Holm auch und Cruz auch. So aus dem Bauch heraus würde ich direkt sagen Dominic Cruz, ja, weil das schon beeindruckend war nach diesen ganzen Rückschlägen. Kreuzbandverletzungen, Leistenverletzungen, immer wieder Rückschläge, zurückzukommen, dann TJ Dillashaw zu besiegen, den viele schon als Nachkömmling sozusagen von Dominic Cruz gesehen haben, der praktisch seinen Kampfstil noch weiter perfektioniert hat und jetzt der neue Cruz sozusagen ist. Das sah schon sehr beeindruckend aus, Faber besiegt. So eine kleine Delle kriegt das Ganze halt mit der Niederlage gegen Cody Garbrandt, aber Dominic Cruz ist für mich so ein bisschen der Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was schreiben die Jungs im Chat? Bisping schreibt Derp. Hier hätten es alle verdient, schreibt Adam White, ja. Bisping von Hans, Tate vs. Home von René. Also da gibt's im Chat wieder diverse andere Meinungen. Jetzt müssen wir uns wieder einigen hier, alle. Community und ich sozusagen. Also Cruz wurde von niemandem genannt. Tate und Henderson sind für mich in der engeren Wahl gewesen und Tate wurde jetzt auch hier von euch ein paar Mal genannt. Deshalb würde ich dann dazu tendieren, Misha Tate dieses Titelchen zu geben, Comeback of the Year. Auch wenn sie vorhin schon, glaube ich, Submission of the Year abgestaubt hat. Nee, da haben wir ja Diaz gegen McGregor als, als Titelträger benannt sozusagen. Und ja, dann okay, also wenn der Chat der Meinung ist, dass Misha Tate gegen Holly Holm es eher verdient hat, dann würde ich das nehmen. Jetzt schreibt der Jens, ja, denke auch Cruz. Er hat aus der Verletzung kommend Dillashaw auf Top-Niveau besiegt. Oh, schwer, schwer, schwer. Also ich bin für Cruz. Ne? Man müsste fast schon wieder den Olaf reinholen. Der hat übrigens das Weite gesucht. Ist erstmal satt. Betrug, schreibt der Döpp. Weil der für Bisping war. Ja, es war natürlich beeindruckend, dass Michael Bisping dann nochmal zurückkommt, nachdem er eigentlich ausgenockt war und ihn eigentlich nur die Rundenpause gerettet hat. Aber ach, ich hätte schon gern Cruz auf diesen Posten, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kann noch mal einer kurz schreiben, was er dazu sagt. Dann ich gebe dem Cruz jetzt den Titel, so leck mich doch am Arsch. Ganz einfach. Also Dominic Cruz für mich Comeback of the Year. So, Upset of the Year. Michael Bisping gegen Luke Rockhold. Brian Barberina gegen Wally Alves. Joe Taimanglo gegen Darion Caldwell. Kann ich schon mal ausschließen, habe ich nicht gesehen. Brandon Moreno gegen Luis Smolka. Zack Riley gegen Hugo Viana. Habe ich auch nicht gesehen. Also entscheidet es sich zwischen Bisping, Barberina und Moreno. Also Moreno war schon ein großer Upset, muss ich sagen, aber Smolka sah jetzt auch gegen Ray Borg nicht aus wie ein Worldbeater, von daher ja, war schon ein gewisses Aha-Erlebnis für mich, ja, als Moreno da den Sieg geholt hat, aber in seinem zweiten Kampf dann sah er auch wieder nicht mehr ganz so dominant aus, von daher, nee, fliegt er für mich raus. Barberina gegen Wally Alves, das war für mich jetzt eigentlich wirklich nicht der größte Upset des Jahres. Also es war schon überraschend, dass Barberina den Kampf für sich entscheiden konnte. Und er galt dann ja auch so ein bisschen als der Prospect-Killer, ja, weil man ja auch den Sieg gegen Sage Northcutt noch im Hinterkopf hatte. Aber für mich ist Upset of the Year ganz klar Bisping gegen Luke Rockhold. Wenn ihr das auch so seht, dann ist das Ding hier entschieden. Der Chat sagt ja. Alle sagen jetzt aber Bisping, ja. Also herzlichen Glückwunsch, Herr Bisping. Erster Titel hier bei den World MMA Awards, vergeben von Ricky MMA. Coach of the Year. Ja, auch das ist eine interessante Kategorie. Übrigens interessant ist auch, dass hier Fares Sahabi nicht mit im Boot ist. Jason Pirillo ist nominiert. Michael Bisping ist sein erfolgreichster Protégé sozusagen, trainiert auch mit BJ Penn und Chris Cyborg. Dean Thomas, einer der Head Coaches in Sachen Wrestling bei ATT, Chefcoach in Sachen Wrestling für Tyron Woodley, hat auch viel mit Amanda Nunes gearbeitet, also auch absoluten Topcoach. John Kavanagh, gar keine Frage, den kennt jeder. Marcus Marinelli, den kenne ich zwar, aber wen coacht denn der immer? Da muss ich jetzt mal nachgucken, wen Marcus Marinelli so coacht. Vielleicht könnt ihr das auch in den Chat schreiben. Marinelli, so, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall ein Wrestling-Coach, so viel kann ich schon mal sagen. Cleveland, wen coacht denn der so? Guck mal schnell in den Chat, dann brauche ich nicht so lange rumsuchen. Miocic, ah. Das kann gut sein, ja. Miocic und sag doch mal hier, nicht Katzengano, wer ist die andere etwas dämliche Kämpferin? Himmelarschenzwirn aus Cleveland. Jessica Eye. Ja gut, also damit fällt der für mich schon raus. Also Jessica Eye sah so scheiße aus in dem Jahr. Und Greg Jackson, der wahrscheinlich jedes Jahr dabei ist. Okay, also Marinelli fliegt für mich raus. Natürlich, das mit Miocic ist stark gewesen, aber dafür das mit Jessica Eye nicht so sehr. Kavanaugh, ja, hat eigentlich ein erfolgreiches Jahr hinter sich, auch mit der Weiterentwicklung von Artem Lobov, muss man definitiv auch erwähnen, hat er auch viel Anteil dran. Greg Jackson, das ist eigentlich ein Auf und Ab, aber so die ganz wichtigen Kämpfe hat er auch oft dieses Jahr verloren. Also, ich glaube, Greg Jackson sticht John Kavanaugh schon mal nicht aus. Dean Thomas, ja, zwei Kämpfer zum Titel geführt dieses Jahr. Woodley und Nunes, definitiv ein Kandidat. Perillo, starke Leistung mit Bisping, gar keine Frage. Chris Cyborg kämpft gut. Allgemein hat er einige Kämpfer dieses Jahr besser gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Aber für mich entscheidet sich es eigentlich zwischen Dean Thomas und John Kavanaugh. Was sagt der Chat? Hans ist für Kavanaugh. Der alte Schwede wirft noch Edmund Taradian mit rein. Naja, kann man so und so sehen. Ich tendiere zu Dean Thomas. Zwei Weltmeister. Also das ist schon ziemlich stark. John Kavanaugh? Nee. Ich sage, Dean Thomas ist mein Coach of the Year 2016. Okay, geht's weiter zum Trainer of the Year. Das sind eigentlich jetzt hier die Leute, die dafür sorgen, dass du dein Gewicht einhältst, ja, also dass du dein Gewicht schaffst. Also dementsprechend ist Bonacci. Kenne ich überhaupt nicht. Jack Bonacci, keine Ahnung, kenne ich nicht. Mike Dolce, Lawrence Herrera, Lauren Lando und George Lockhart sind nominiert. Also ich kenne halt wirklich nur George Lockhart und Mike Dolce. Also kann ich den Titel nur zwischen den beiden hin und her wechseln lassen im Endeffekt. Und Mike Dolce hat halt immer noch das Glück, sage ich jetzt mal, dass alle seine Kämpfer bislang das Gewicht erreicht haben, ja, wenn sie mit ihm zusammengearbeitet haben. Deswegen mache ich es hier schnell, weil das eine Kategorie ist, die mich nicht so sehr interessiert. Mike Dolce. Trainer of the Year. Gym of the Year. Nominiert sind American Top Team, SBG Ireland, Jackson Winklejohn, American Kickboxing Academy, also AKA, es kann nur ein Witz sein, und Team Alpha Male. Naja, also AKA nehme ich direkt mal raus. Ja? Also das komplette Jahr 2016, ja, wurden wir damit malträtiert, dass irgendwelche AKA-Kämpfer Kämpfe absagen mussten, weil sie sich im Training verletzt haben. Also die kann ich hier nicht, die kann ich hier einfach nicht mit ins Boot holen. Jackson Wink hat 2016 keinen Champion mehr. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Also Heavyweight, Miocic, Light Heavyweight, DC, Middleweight Bisping, Welterweight Woodley, Lightweight Connor, Featherweight Aldo, Bantamweight Garbrandt, Flyweight Demetrius, bei den Frauen Nunes und Jędrzejczyk. Also ne, Jackson Wink ist für mich auch draußen. Nö, da lege ich mich relativ schnell fest. Auch hier würde ich sagen, dass natürlich das Camp mit den meisten Champions Gym of the Year werden muss. Und American Top Team hat beide Women's Champions unter Vertrag oder beide arbeiten bei ihnen und trainieren da. Und dazu noch Tyron Woodley. Also AKA ist, ATT ist für mich Top Team. oder Top-Gym des Jahres. War keine Frage. Referee of the Year. Mark Goddard, Herb Dean, John McCarthy, Eve Levine und Leon Roberts stehen zur Auswahl. Ja, wie, du kannst ja eigentlich hier nur bewerten, wie die diversen Referees mit kniffligen Situationen umgegangen sind. Da hat sich Herb Dean zuletzt oder ab und zu mal dieses Jahr vergriffen, ist trotzdem ein hervorragender Referee. Ich würde in dieser Kategorie den Titel an Mark Goddard vergeben, weil ich finde seine Art und Weise, wie er ganz klare Ansagen macht und wie er halt einfach einen Kampf führt, immer sehr beachtlich. Und das ist eher so, ja, von mir jetzt daraufhin zurückzuführen, dass er über Jahre eigentlich sehr, sehr konstant gut Kämpfe leitet. Und deshalb würde ich ihm diesen Titel jetzt verleihen. So, Referee of the Year. Ist, denke ich mal, auch kein Titel, über den wir lange diskutieren. Jetzt könnte es wieder interessant werden, auch im Chat. Die haben sich mittlerweile anderen Dingen zugewandt. Zu Recht, denn so ein bisschen wird es jetzt langweilig in Sachen Kategorie. Aber egal, jetzt habe ich hier A gesagt, jetzt muss ich auch B sagen. Aber Ring Card Girl of the Year, das ist doch eine Kategorie, über die wir noch mal ein bisschen diskutieren könnten. Ariane, Celeste, Brittany Palmer, Mercedes Terrell, Carly Baker und Jenny Andrade sind die Ring Card Girls, unter denen es jetzt hier zu wählen gilt. Ja, also ich bin ja mal ganz ehrlich, ich finde Ariane Celeste und Brittany Palmer, die gehen mir irgendwie mittlerweile tierisch auf den Sack. Und die sind mittlerweile auch wirklich so aufgeblasen künstlich, dass ich persönlich jetzt nicht mehr allzu heiß werde, wenn ich die beiden Mädels sehe. Das sind alles wunderschöne Frauen, aber so ein bisschen Natürlichkeit würde beiden, glaube ich, gut tun. Deswegen, für mich sind die eigentlich raus. Und diese Jenny Andrade, auch hübsch, ja. Ich tendiere zu Carly Baker. Ich bring's mal direkt auf den Punkt. Ich habe sie ja in Berlin damals persönlich treffen können und das ist schon unfassbar, was da auf einen zukommt, muss man ganz ehrlich sagen. Beeindruckende Frau. Der Döp ist ganz klar für Ariane Celeste. Das überrascht mich jetzt wirklich, dass es Leute gibt, die Ariane Celeste attraktiv finden. Also nein, das stimmt nicht. Mich überrascht es, dass Leute unter diesen fünf Mädels Ariane Celeste als attraktivste Frau sehen. Also das finde ich schon interessant. Was schreibt der King Kong Mark? Ich glaube, in China sind gerade zwei Säcke Reis umgekippt. Ey, schau mal auf Ringcard Girl. Das ist nun wirklich interessanter als zwei Säcke Reis. Na gut, Carly Baker. So schnell kann's gehen. Leading Man. Dana White, Scott Coker, Victor Kui, ja, glaube ich, Mark Redner und Jeff Nowitzki. Leading Man of the Year, also Jeff Nowitzki ist definitiv im Rennen, Scott Coker hat natürlich ein bisschen was in Bewegung gesetzt bei Bellator, Dana White ist immer zu nennen, Redner und der andere Vogel sind beide raus. Allein, wenn man sich überlegt, ja, dass 2016 die UFC für 4 Milliarden Dollar verkauft wurde, kannst du diesen Titel eigentlich nur an Dana White vergeben, weil er halt dazu beigetragen hat, dass die UFC zu so einem Erfolgsprodukt wurde. Allein die Pay-Per-View-Verkäufe, die UFC 2016 vorzuweisen hat, das ist so beeindruckend. Ja? Und er ist halt der Promoter, er ist halt der Repräsentant dieser Organisation und viele setzen Dana White immer noch mit der UFC gleich. Deswegen, natürlich, Nowitzki stellt den Sport so ein bisschen auf den Kopf mit seiner Anti-Doping-Policy und so weiter und so fort, aber wirklich Leading Man ist für mich Dana White. Also es ist für mich gar keine Frage. Und ich mache jetzt ja auch nicht mehr lange rum. So, man muss ja nicht alles künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube, hier ist es klar, wen ich da wähle. Best Promotion, UFC, Bellator, MMA, One Championship, KSW oder Legacy. Also für mich ganz klar die UFC. Der Rest interessiert mich nicht. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Jetzt könnte es auch nochmal interessant werden. Personality of the Year. Joe Rogan, Jimmy Smith, John Anik, Matt Serra, Brandon Sharp. Die letzten drei fliegen für mich direkt raus. Also was Brandon Sharp da zu suchen hat, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also was hat Brandon Sharp bei der Kategorie Personality of the Year zu suchen? So ein dummes Schwein. Entschuldigung, muss ich einfach so sagen. Matt Serra, weil er seinen Podcast da hat und bei Dana White Looking for a Fight mitmacht oder was? Also kann ich auch nicht verstehen, was der in der Kategorie zu suchen hat. John Anik, Oh, der Typ ist so unglaublich anstrengend, fliegt für mich da auch raus als Personality of the Year. Jimmy Smith höre ich zu viel zu selten. Ich finde ihn zwar gut, habe den ein paar Mal bei Rogan im Podcast gehört und natürlich auch bei Bellator Events, aber ja, ist halt Joe Rogan, gar keine Frage. King Kong schreibt, sein Podcast ist halt extrem erfolgreich. Ich weiß nicht, ob er damit Brandon Sharps Podcast meint oder was. Also das Problem ist halt, Erfolg heißt nicht immer, dass irgendwas gut ist. Ja, RTL ist auch wahnsinnig erfolgreich, aber es reichen halt 2,5 Gehirnzellen, um RTL verfolgen zu können. Ja, es sagt jetzt nichts darüber aus, wie gut irgendwas ist. Und ich finde halt, Brandon Sharp erzählt so viel Scheiße die ganze Zeit. Und das Schlimmste bei Brandon Sharp ist für mich immer, dass immer nur die Hälfte akkurat wiedergegeben wird von ihm. Ja, das ist wirklich unerträglich. Man hat immer das Gefühl, dass er wirklich nur die Headlines liest und dann darüber spricht und noch ein bisschen was aus seiner Vergangenheit mit reinwirft und sagt, that's not so much this and that und was weiß ich. Ja, fick dich. Nee, Brandon, ich ertrag diesen Typ nicht. Ich hasse diesen Wichser. Aber Marcel, Brandon Sharp ist ein absolutes dummes Schwein. Fertig. Das ist ein arrogantes, dummes Schwein. Kann ich nur so sagen. Brandon Sharp ist immer nur Mittelklasse. Mit allem, was er bislang gemacht hat in seinem Leben. Er war nur ein Mittelklasse-Footballspieler, er war nur ein Mittelklasse-MMA-Fighter und er ist auch nur ein Mittelklasse-Podcaster. Brandon Sharp ohne Rogan und ohne Brian Callen ist eine absolute Pfeife. Er kann keine Interviews führen, ich auch nicht, ja, aber ich versuch's auch nicht. Und er hat aus meiner Sicht auch nicht so viel Ahnung in Sachen MMA wie viele andere. Natürlich sagt er dann und wann mal was Richtiges, aber wie gesagt, die Hälfte, die er wiedergibt, ist einfach nur Bullshit. Der denkt sich Scheiße aus und da habe ich einfach keinen Bock drauf, der soll sich verpissen. Analyst of the Year, Brian Stann, Dan Hardy, Robin Black, Jael Sonnen, Dominic Cruz. Sonnen ist für mich raus, Brian Stann auch, nicht weil die irgendwie Scheiße erzählen, sondern weil die anderen drei besser sind. Dan Hardy, Robin Black, Dominic Cruz, Robin Black für mich auch raus, bleiben Cruz und Hardy. Also Dan Hardy macht das schon sehr, sehr gut da auf seinem YouTube-Kanal oder auf dem YouTube-Kanal der UFC, muss man sagen, diese Breakdowns. Und Dominic Cruz muss ich immer relativ kurz fassen bei Fox Sports One. Ich mag Dominic Cruz sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag, wie er da rangeht an die ganze Sache, wenn er Kämpfe und Kämpfer auseinandernimmt. Das ist schon sehr, sehr gut. Aber so insgesamt habe ich das meiste von Dan Hardy in diesem Jahr gelernt. Also wenn er da seine Videos veröffentlicht auf dem UFC-Kanal, auf dem YouTube-Kanal der UFC, nehme ich eigentlich immer am meisten mit. Deswegen würde ich bei Analyst of the Year den Titel an Dan Hardy geben. Mal sehen, was der Chat so sagt. Cruz macht's gut im Moment. Der Hans Sapai ist für Robin Black. Also Robin Black hat absolut unglaublich viel Ahnung. Aber das ist die Art und Weise, wie er diese Ahnung präsentiert, die mir missfällt. Dieses Rumgeschreie und das ist, das hat so zu viel Pro-Wrestling für mich irgendwie inne. Das ist mir zu aufgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Typ wirklich so geisteskrank ist. Und das, ich weiß nicht, ist mir zu viel. Sonnen ist geil. Ja, aber Jael Sonnen erzählt halt auch wieder viel, um irgendwie in den MMA-Medien gehört zu werden. Also, ja, Jael Sonnen ist mehr ein Promoter. Ja, und er will sich promoten und das ist auch absolut in Ordnung. Der Typ hat mega viel Ahnung von dem, was er da erzählt, aber er ist halt auch sehr berechnend in dem, was er sagt. Und für mich, ja, es entscheidet sich zwischen Hardy und Cruz. Der Chat tendiert eher zu Cruz. Zweimal Cruz, einmal Hardy, ich sag Hardy, ihr sagt Cruz, wir nehmen Cruz. Dominic Cruz ist unser Analyst of the Year. Best MMA Programming, UFC Embedded, Ultimate Fighter, Dana White Looking for a Fight, die MMA Hour, UFC Breakdown. Das sind die Nominierten. Für mich fliegt Ultimate Fighter und Looking for a Fight direkt mal raus. Also ist für mich nicht das beste MMA-Programm 2016 gewesen. Embedded ist für mich heißer Kandidat für diese Kategorie. UFC Breakdown, ja, würde ich mit reinnehmen. MMA Hour würde ich auch mit einbeziehen in Sachen Best MMA-Programming, aber es hat nicht mehr so die Position inne, dass es mal hatte. Also es war schon mal so, dass es halt einfach für UFC-Fans nur eine Plattform gab, die man in Sachen Podcasting verfolgen sollte, nämlich MMA Hour. Da waren die Kämpfer zu Gast, da wurden gute Analysen gebracht. Mittlerweile gibt's extrem viele andere Podcasts und Videocasts, die da mit Sicherheit genauso gut sind. Es entscheidet sich für mich, ich gucke jetzt gleich in den Chat, zwischen den UFC Breakdowns mit Dan Hardy und John Gooden und UFC Embedded. Embedded ist halt für mich, das ist phänomenal, dieses Programm. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen, oh, ich sehe schon im Chat, MMA Hour, leck mich am Arsch. Ja, ich glaube, wer hat's geschrieben? Der King Kong Marek, aber Wayne, ja, absolut. Wenn ihr wollt, dann kriegt's halt die MMA-Hour, mein Gott. Also das ist wirklich ein Award, da gebe ich einen Fuck drauf. Für mich wäre es Embedded gewesen, aber ja, die Community feiert Helwani ab. Ich guck mal schon bei Journalist of the Year. Könnte es noch interessant werden, glaube ich. MMA Media Source of the Year. MMA Junkie, MMA Fighting, Bloody Elbow, Sherdog, Flow, Combat. Sherdog für mich fliegt raus, ja, sind relativ, also ist nicht mehr so, wie es mal früher war. Bloody Elbow ist für mich auch nicht zu nennen. MMA Junkie Fighting und Flow Combat Junkie hat für mich auch ein bisschen abgebaut. Was mich tierisch nervt, ist, wenn man auf MMA Junkie Links klickt, gerade mit dem Smartphone, wird man immer zu bombardiert mit Werbung. Es geht mir tierisch auf den Sack, deswegen fliegt das für mich auch raus. MMA Fighting und Flow Combat sind für mich die zwei Seiten, unter denen ich jetzt hier diesen Award vergeben würde. Und ich würde eher zu Flow Combat tendieren, weil MMA Fighting oder schwer. Also wenn ich wirklich eine seriöse Information haben möchte, ist MMA Fighting definitiv die erste Wahl. Ja, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber so in Sachen, wer hat die meisten News als erster rausgehauen im Jahr 2016, tendiere ich eher zu Flow Combat. Also die haben halt viel Sachen als erste veröffentlicht und gute Texte geschrieben, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist so, ja, es ist so MMA Fighting oder Flow Combat, vielleicht können wir es hier so machen, weil ich so nett war und vorn dem Helwani und seiner MMA Hour diesen Award für, was war das, Best MMA Programming geschenkt hab, kriegt jetzt hier Flow Combat diesen Award. Also ich finde, das ist fair verteilt. So, Flow Combat, Media Source of the Year. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt ist der Chat gefragt. Denn meine Meinung kennt ihr ja zum Journalist of the Year wahrscheinlich. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ich bin da auch bereit, mich dem Chat unterzuordnen. Journalist of the Year. Ariel Helwani, Sean Elshanti, Brett Okamoto, Ben Foulkes oder Karim Zidane. Also Zidane ist mit Sicherheit gerade für die osteuropäischen Kämpfer, für die ganzen russischen Kämpfer, allgemein für Europa ein guter und wichtiger Mann, aber so weltweit für MMA hat er nicht den Stellenwert wie die anderen vier. Sean Elshanti ist auch ein guter Mann, aber den würde ich für mich persönlich auch ausschließen für Journalist of the Year. Ich nenne bewusst Helwani gar nicht erst, weil den mag ich halt persönlich nicht, aber ich erkenne natürlich, dass es ein guter Journalist ist. Er hat halt einfach viele News dieses Jahr rausgehauen. Es ist der bekannteste MMA-Journalist, also man muss ihn einfach in dieser Kategorie nominieren, ist gar keine Frage. Ich mag Brett Okamoto sehr, ich mag auch seine ESPN-Geschichte, die er da, glaube ich, jeden Donnerstag oder so am Start hat, also das gefällt mir auch ganz gut. Ben Foulkes hat wirklich tolle Ansichten, und den mag ich auch sehr. Und das sind dann halt so die drei, zwischen denen ihr wählen dürft. Ich persönlich würde Brett Okamoto diesen Titel geben. MMA Journalist of the Year. Aber ja, der Chat darf entscheiden. So. Also, ich kenne nur Helwani, schreibt der Jens. Der Hans schreibt, Brett Okamoto steht, glaube ich, hoch im Kurs bei der UFC momentan. Ja, er hat mit Sicherheit auch gute Karten oder einen guten Draht zur UFC. Noch mehr hat dieser Netsby oder wie der heißt, der viel für wen arbeitet denn viel? Ja, ist auch scheißegal, jetzt ist er nicht nominiert. Ja, also wenn es keine anderen Nennungen gibt, dann geht der Titel an Brett Okamoto, ganz klar. Und es gibt keine anderen Nennungen. Mensch, das ist ja, da bin ich ja nochmal gerade so davon gekommen. Brett Okamoto, Journalist of the Year. Oh, jetzt wird's wirklich schwierig, aber das ist die letzte Kategorie. MMA Clothing and Equipment Brand of the Year. Reebok ist überraschenderweise nicht nominiert. Hayabusa, Bad Boy, Virus, Everlast und Venom, da gebe ich echt einen Fuck drauf. Und ich nehme einfach Everlast, weil die halt so lange dabei sind. Also ist mir auch scheißegal. Das ist eine Kategorie, die ist wirklich für den Arsch. So, dann fasse ich hier nochmal zusammen. Die MMA Awards 2017, vergeben von mir und euch im Chat, gehen an für beste Klamotten und Equipment of the Year 2016, Everlast. So, jetzt wird's erst interessant. Journalist of the Year geben wir an Brett Okamoto. MMA Media Source of the Year, Flow Combat. MMA oder Best MMA Programming of the Year 2016, die MMA Hour. Analyst of the Year, Dominic Cruz. Personality of the Year, Joe Rogan. Best Promotion, UFC. Und Leading Man Dana White. Ring Card Girl of the Year, Carly Baker. Referee of the Year, Mark Goddard. Gym of the Year, American Top Team. Trainer of the Year, Mike Dolce. Coach of the Year, Dean Thomas. Upset of the Year, Michael Bisping gegen Luke Rockhold bei UFC 199. Comeback of the Year, Dominic Cruz. Submission of the Year, Nate Diaz gegen Conor McGregor bei UFC 196. Knockout of the Year, Lando Venata gegen John McDessie bei UFC 206. Fight of the Year, Robbie Lawler gegen Carlos Condit, UFC 195. International Fighter of the Year, Conor McGregor. Breakthrough Fighter of the Year, Cody Garbrandt. Female Fighter of the Year, Amanda Nunes. Und Fighter of the Year, Cody Garbrandt. So, das ist das, was jetzt von uns hier kredenzt wurde. Und jetzt müsstet ihr mich wiedersehen. Da bin ich wieder. Hallo, Leute. Ich gebe zu, ich habe mir das auch ein bisschen schwungvoller vorgestellt, so eine MMA-Award-Show. Vielleicht sollten wir das nächstes Jahr ein klein wenig abändern, das System. Und das Ganze dann, weiß ich nicht, weniger Kategorien und vielleicht im Vorfeld immer schon selber so unsere Top 3 zusammentragen oder so. Das könnte ich mir ja mal vornehmen für 2017. Also es ist dann doch ein bisschen langwierig. Also von daher, für alle, die es jetzt auch ein bisschen langweilig fanden, entschuldige ich mich da. Gut, wir können jetzt nochmal ganz kurz, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Über das sprechen, was in dieser Woche so vorgefallen ist. Ich erzähle euch ein bisschen darüber. Guck derweil in den Chat, was da noch so thematisiert wird. Hier wird noch angesprochen, dass Goldberg ja mittlerweile bestätigterweise nicht mehr UFC-Kommentator ist und ob jemand um den Abgang von Goldberg trauert. Ja, so ein bisschen wird er halt fehlen, das schreibt der Jens auch. Er gehörte halt einfach dazu. Und es ist schon irgendwie schade, wenn so ein Urgestein plötzlich weg ist. Und von daher, ja, ich sehe es auch so. Ein bisschen wird er mir auch fehlen. So, UFC 207, habe ich vorhin schon gesagt, wird wohl mit einer überraschend hohen Buy-Rate in die Geschichte eingehen. 1,1 Million Mal soll sich das Event verkauft haben. Und das ist wirklich beachtlich, denn man konnte so vielleicht mit 600.000, 750.000 Buys rechnen und wäre damit auch sehr gut bedient gewesen und sehr froh definitiv gewesen, weil es war ein Freitags-Pay-Per-View. Rousey hat keine Presse gemacht im Vorfeld. Also es stand alles nicht unter einem guten Stern, aber hat dann wirklich für eine gute Buy-Rate gesorgt, für eine ausgesprochen gute Buy-Rate. Und das könnte natürlich darauf zurückzuführen sein, dass alle noch interessierter daran waren, wie Rousey sich präsentieren wird, weil sie halt im Vorfeld gar nicht mit der Presse gesprochen hat und stellt nochmal unter Beweis, dass Ronda Rousey ein absoluter Megastar für die UFC ist. Und ich bin wirklich gespannt, was das für Auswirkungen auf einen möglichen weiteren Kampf für Ronda Rousey haben wird. Denn die UFC möchte so einen Pay-Per-View-Draw natürlich nicht verlieren. Und ich denke mir, wenn man dann vielleicht noch ein Millionchen draufpackt, ist Ronda Rousey vielleicht auch eher daran interessiert, nochmal zurückzukehren, auch wenn Geld nicht der einzige Grund für sie sein wird, zu kämpfen. Aber definitiv wird das eine Rolle spielen, auch gar keine Frage. Der Marek schreibt gerade, ich habe mit 1 Million gerechnet. Da bist du wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der mit 1 Million gerechnet hat, denn das ist also im Vorfeld wäre das eine absolut absurde Zahl gewesen. Jeder, der im Vorfeld gesagt hätte, 1 Million Pay-Per-View-Buys für ein Freitags-Pay-Per-View am 30.12., da hätten dich alle für verrückt erklärt. Ja, selbst wenn Conor McGregor gekämpft hätte, hätten viele ein Fragezeichen hinter 1 Million gemacht. Jetzt im Nachhinein ist es absolut eine Bomben-Buy-Rate. Gar keine Frage. Was gibt's hier noch? Jens schreibt, 207 muss auch 208 finanziell auffangen. Nee, absolut gar nicht. Wichtig ist Pay-Per-Views, ja. Da reichen 100.000 verkaufte Pay-Per-Views, um finanziell 0 auf 0 zu sein. Ich glaube, 135.000 hat Dave Meltzer mal gepostet. Musst du verkaufen, um 0 auf 0 rauszukommen letzten Endes. Natürlich ist das vielleicht für ein Event, wenn Ronda Rousey oder Conor McGregor kämpfen, nochmal ein bisschen anders, weil du mehr Ausgaben hast für die Kämpfer und so weiter, das kann schon sein, aber insgesamt, sag ich mal, mit 150.000 Pay-Per-Views bist du auf der sicheren Seite und machst keinen Minus. Von daher, selbst wenn sich UFC 208 200.000 Mal verkauft, ist es für die UFC gut zu verkraften und sie müssen da keine Sorge haben, irgendwie ins Minus zu geraten mit dem Pay-Per-View. Was schreibt der King Kong hier? Dann sollte ich wohl Analyst werden. Ja, das hat ja nichts mit Analysen zu tun. Ja, also es ist ja mehr oder weniger geraten. Es gibt ja Indikatoren, ja, die man im Vorfeld zu Rate zieht, wie man eine Pay-Per-View-Buy-Rate schätzt. Und es ist so, du hattest einen der größten Draws der UFC mit Brock Lesnar, der zuletzt freitags ein Pay-Per-View-Headline musste gegen Alistair Overeem. Es war jetzt nicht nur irgendein Kampf, sondern es war ein Kampf, auf den die MMA-Welt damals gewartet hat. Es war ein absolut toller Main-Event. Und dieser Pay-Per-View blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Ja, man kann sagen, wenn der Pay-Per-View eine Woche später an einem Samstag ausgetragen worden wäre, hätte er vielleicht doppelte Buy-Rate gezogen. Und man darf jetzt hier nicht vergessen, wenn das Rousey-Comeback eine Woche vorher oder eine Woche später an einem Samstag abgehalten worden wäre, wäre die Buy-Rate noch höher. Also ist jetzt nicht so, dass die 1,1 Millionen auch an einem Samstag erzielt worden wären. Aber es ist halt einfach beeindruckend. Und diese alten Zahlen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, jetzt von Lesnar und so, die kann man dann schon so ein bisschen mit dem vergleichen, was Rousey aktuell erzielt an Buy-Rate. Und ich bin mir relativ sicher, wenn ich jetzt die 1,1 Million höre, dass dieser Pay-Per-View an einem Samstag, eine Woche oder zwei Wochen später, vielleicht sogar 1,5 Millionen Pay-Per-Views verkauft hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Analysten da versagt haben, sondern das ist weit über all dem, was man im Vorfeld zu erwarten hatte. Dazu kommen auch ganz einfache Google-Search-Ergebnisse. Ja, ich mache das auch oft, dass ich mir dann vor dem Pay-Per-View angucke, wie oft wird nach UFC 207, nach Ronda Rousey gesucht. Und da war so, dass dann definitiv großes Interesse bestand, aber nicht so wie im Vorfeld zu manchen Conor McGregor-Kämpfen oder auch zu alten Ronda Rousey-Kämpfen. Von daher konnte man einfach mit so einer Pay-Per-View nicht rechnen. Das ist, ja, alles andere, also jemand, der mir jetzt sagt, ich habe mit dieser Pay-Per-View-Buy-Rate gerechnet, der hat sie halt damals richtig geraten, muss man sagen. Aber er hat nicht richtige analytische Rückschlüsse gezogen und kam dann auf 1 Million. Das kann nämlich nicht sein, weil wenn man das analytisch betrachtet, kommt man nicht auf 1 Million im Vorfeld. Aber man kann es natürlich richtig raten, gar keine Frage. Was tut sich eigentlich BJ Penn an, schreibt Jens noch. Ja, das wird sich zeigen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob BJ Penn von vielen nicht zu sehr unterschätzt wird in diesem Kampf. Das ist mit Sicherheit, um das gleich vorneweg zu sagen, BJ Penn ist der klare Underdog in diesem Kampf für mich. Aber ich sage nicht, dass BJ Penn keine Chance hat. Er ist einer der besten Jiu-Jitsu-Kämpfer, die in der UFC kämpfen. Und das ist für mich sein Faustpfand in diesem Kampf. Wenn es ihm gelingt, ja hier Rodriguez zu Boden zu bekommen, wird das ein sehr interessanter Kampf. Im Stand-up, ja, wenn sie sich gegenüberstehen, wird Rodriguez Penn wahrscheinlich relativ leicht besiegen können. Aber es ist ein interessanter Kampf. Man sollte hier nicht den Fehler machen und BJ Penn einfach abschreiben. Man hat halt immer diesen letzten Kampf gegen Frankie Edgar vor Augen und fragt sich, was das eigentlich für ein Kämpfer war. Aber ich bin der Meinung, dass BJ Penn auch mit seinen neuen Coaches, ja, mit seinem Training bei Jackson Winklejohn mit Sicherheit auch noch was dazugelernt hat. Und ich freue mich auf diesen Kampf, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein interessanter Kampf werden könnte und BJ Penn uns überraschen könnte. Aber wenn ich Geld setzen müsste, würde ich es auf Rodriguez setzen. Hans schreibt, ich glaube sogar, dass Penn Jair besiegen kann oder wird. Wird sich herausstellen. Also wie gesagt, ich würde nicht vom Stuhl fallen. Es wäre für mich nicht der Upset 2017, so möchte ich es mal sagen. So eine blöde Kampfansetzung gegen Rodriguez Siva als Comeback-Gegner wäre perfekt gewesen, sehe ich auch so. Also mir hätte es auch besser gefallen, wenn man Penn gegen so jemanden wie Dennis Siva gestellt hätte. Ja, sehe ich genauso. René fragt, ob ich einen All-Time-Lieblingsfight habe. So spontan würde ich, glaube ich, sagen, Gustafsson gegen John Jones. Das war für mich wirklich einer der Kämpfe, die mich bis heute eigentlich noch beschäftigen. Also der mich immer wieder auch an eine gewisse Zeit erinnert. Damals habe ich mit Chris ja dann auch noch die Kämpfe kommentiert. Das war wirklich eine tolle Zeit und das war ein großartiger Kampf. Also ja, wenn ich nur noch einmal irgendeinen alten MMA-Kampf gucken dürfte, dann würde ich, glaube ich, den wählen. Also dann würde ich sagen, das ist mein Lieblingskampf. Aber es ist immer schwer zu sagen. Auch hier, ähnlich wie mit den Lieblingskämpfern, wechselt das immer mal wieder. Amanda Nunes, um zur nächsten News zu kommen, hat sich so ein bisschen verletzt. Sie trägt aktuell eine Gipsschiene am rechten Arm. Ist schwer zu sagen, ob sie sich diese Verletzung im Ronda Rousey-Kampf zugezogen hat oder später dann beim Training, denn sie trainiert eigentlich schon, direkt wieder seit Montag und hat da keine Pause eingelegt und vielleicht hat sie sich da auch verletzt, das weiß ich jetzt nicht. Eine längere Ausfallzeit ist wohl nicht zu erwarten. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, denn mir würde es sehr, sehr gut gefallen, wenn Amanda Nunes nächstes Jahr 2-3 Mal kämpfen kann. Es wird natürlich schwer, weil sie muss jetzt erstmal bis zum 28.01. warten, bis dann Shevchenko gegen Peña gekämpft hat und erst dann wird sie wahrscheinlich ihren nächsten Gegner zugelost bekommen, sage ich jetzt einfach mal so. Von daher vermute ich mal, dass sie nicht vor April 2017 wieder kämpfen wird, aber das wäre ja okay, wenn man sagt April, Juli, November oder so, wenn das ihre Kämpfe werden für 2017. Und ja, ich sehe sie halt wahnsinnig gerne und würde mich freuen, wenn wir sie 2017 nicht nur ein- oder zweimal sehen, sondern am liebsten drei. Oder am allerliebsten natürlich viermal. Hier im Chat ist schon wieder was los. Das freut mich. Ich habe nur noch 4 Zuschauer, aber die sind so aktiv wie sonst keine 15. Ich weiß auch nicht, was ich falsch gemacht habe, dass ich heute nur 4 Live-Zuschauer habe. Glaubst du, dass Khabib den Titelkampf bekommt, wenn er Ferguson besiegt oder ein einziges Mal Pay-Per-View-Headliner gewesen ist? Also ich muss hier gerade so ein bisschen den Text auseinanderfriemeln. Für mich hört sich das sehr unwahrscheinlich an. Also wenn Nurmagomedov Ferguson besiegt, hat er auf jeden Fall die besten Chancen, diesen Titelkampf zu bekommen. Aber ich habe gestern auch mit André Peschke darüber gesprochen. Conor McGregor hat seine WM-Titel, die er bislang gewonnen hat, oder seine Titel, die er bislang gewonnen hat, noch nie verteidigt. Auch nicht bei Cage Warrior. Nie. Wollte ich gerade sagen, bei Couch Potatoes. Egal. Er hat also noch keinen Titel jemals verteidigt. Von daher kann es gut sein, dass Conor McGregor sich überlegt, Mensch, ich gehe doch auf den Welterweight-Titel und er dann wieder eine Division hinhält. Aber wenn Nurmagomedov gegen Ferguson gewinnt und McGregor möchte den Lightweight-Titel verteidigen, obwohl, dann kommt wieder Aldo mit ins Spiel. Wir haben das gestern auch besprochen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn McGregor plötzlich sagt, okay, Aldo möchte in die Lightweight-Division. Hier hast du deinen Kampf gegen mich. Aldo McGregor um den Lightweight-Titel. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, nach dem Gespräch gestern mit Peschke tendiere ich eher dazu zu sagen, dass 2017 Nurmagomedov zwar Lightweight-Champion wird, aber nicht gegen McGregor. So möchte ich es mal ausdrücken. Die nächste Fight Night ist mega voll mit Prelim-Kämpfen, schreibt der Jens. Wenn du Phoenix meinst, ich finde die Card eigentlich nicht schlecht. Ich freue mich darauf. Glaubt ihr, dass Khabib Ferguson besiegt, schreibt Hans. Ich sehe, das wird ein interessanter Kampf. Ich denke aber, dass Nurmagomedov Ferguson besiegen kann. Aber es wird ein sehr interessanter Kampf. King Kong Marek schreibt noch, klar bekommt er einen Shot, wenn er Ferguson besiegt. Wie gesagt, ich glaube, dass er den Titel gewinnt, sage aber nicht gegen McGregor. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass McGregor auch diesen Titel nicht verteidigen wird. Bin mal gespannt, ob das dann so eintrifft. Aber ja, die Statistik spricht halt dagegen, dass McGregor seinen Titel verteidigt. King Kong Marek ist wie im Krieg. Manchmal ist eine kleine Truppe besser als 100 Mann. Ach, das ist natürlich, also das muss ich an der Stelle sowieso nochmal sagen. Es ist jetzt hier nicht so die Quantität, die für mich im Vordergrund steht bei dieser ganzen Streamerei, sondern wirklich die Qualität. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, mit euch jetzt hier über das Thema UFC zu sprechen. Natürlich wäre es mir lieber, wenn ich 10-mal so viel Hörer und Zuschauer hätte. Aber ja, ist noch nicht der Fall. Mal gucken, was sich so entwickelt. Döpp fragt, ob auf der UFC 208-Card noch was passieren könnte. Ich mache da ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Es ist jetzt nicht mehr allzu viel Zeit bis 208 und ein großer Kampf noch so kurzfristig, mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Mayweather gegen McGregor in 2017. Okay. Ja, 208 hat ja noch einen interessanten Kampf zumindest bekommen, nämlich Jacare gegen Tim Boach. Das ist jetzt nicht so sehr, dass ich diese Paarung hochinteressant finde, aber ich freue mich halt, dass Jacare nochmal kämpft. Also, oder jetzt mal endlich wieder kämpft, so muss man sagen. Also da freue ich mich drauf. Dann wurde auch noch bekannt gegeben, dass Tyron Woodley seinen Titel erneut gegen Stephen Thompson verteidigen muss. Das Ganze findet bei UFC 209 statt. Für 209 ist auch als Co-Main-Event Khabib gegen Ferguson geplant. Da wird aktuell immer noch so ein bisschen hin und her verhandelt, aber es sieht ganz gut aus. Es hieß eigentlich, dass es jetzt diese Woche irgendwann bekannt gegeben werden sollte. Bislang ist es immer noch nicht geschehen, aber ja, es sieht wohl ganz gut aus, dass wir Nurmagomedov gegen Tony Ferguson auch noch auf der UFC 209-Card haben werden. Die Fight Night vor UFC 209, die einen Tag vor dem Event stattfinden sollte, wurde gecancelt, das kann ich euch auch noch sagen. Dann arbeitet die UFC hinter den Kulissen aktuell an einem Kampf, den ich persönlich auch sehr interessant finde. Frankie Edgar gegen Ricardo Lamas ist ein interessanter Kampf, aber Frankie Edgar hält sich weiterhin die Möglichkeit offen, in entweder die Bantamweight Division zu wechseln oder wieder hochzugehen ins Lightweight. Das könnte auch nochmal interessant sein, was Edgar da so vorhat. Jetzt schaue ich nochmal in den Chat. René schreibt, muss jetzt leider meine beiden Jungs ins Bett bringen. Ich werde aber den Rest nachhören. Schönen Abend euch allen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, René. Bis dann. Bin mal auf Nick Diaz gespannt. Schreibt der Marek noch. Okay, dann haben wir noch natürlich die Geschichte mit Mark Hunt, der die UFC, Dana White und Brock Lesnar verklagt. Da geht es natürlich nochmal um die Doping-Geschichte. Mark Hunt ist der Meinung, dass die UFC nicht ausreichend Brock Lesnar bestraft hat für sein Dopingvergehen. Der verklagt jetzt die UFC auf 2,5 Millionen Dollar. Ich bin mal gespannt, wie hoch da seine Erfolgschancen sind. Das wirkt für mich alles irgendwie ganz merkwürdig. Also ich finde es, ich weiß nicht, es wirkt einfach, ich sag's jetzt so, wie ich denke, irgendwie lächerlich auf mich, diese ganze Mark-Hunt-Nummer. Nicht, dass ich seinen Unmut verstehen kann, aber es wirkt deshalb so lächerlich, weil Mark-Hunt jahrelang bei Pride gekämpft hat, K1 betrieben hat, wo Doping an der Tagesordnung war, und da hat er sich nie drum irgendwie geschert, was da jetzt abgeht, und plötzlich ist das eine Riesennummer. Und für mich kommt das immer noch so vor, als ob Mark-Hunt einfach tierisch angepisst darüber ist, dass Lesnar so viel Kohle bekommen hat, und er nicht. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass Hunt von irgendwelchen Leuten im Hintergrund ferngesteuert wird und da immer wieder irgendwelche Dinge ins Rollen bringt, die er vielleicht jetzt von sich aus gar nicht ins Rollen bringen würde. Natürlich, wenn er Erfolg hat mit dieser Klage, wäre das wäre eine große Sache, definitiv. Also das würde auch nochmal die MMA-Landschaft auf den Kopf stellen, wenn ein Kämpfer nachträglich die Promotion, den Promoter und den Gegner zivilrechtlich verklagen könnte aufgrund eines Dopingvergehens. Das wäre auch nochmal eine interessante Entwicklung im MMA-Sport. Also da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Also Interesse habe ich an diesem Fall schon, aber es wirkt für mich irgendwie, ich weiß auch nicht, also wie gesagt, irgendwie merkwürdig. Der P schreibt, Khabib kommt mir ein bisschen wie Fedor vor. Die kämpfen immer bis zu einem bestimmten Grad, aber dann bleiben sie stehen mit ihrem Kampfstil. Keine Weiterentwicklung. Also was Nurmagomedov aus meiner Sicht schon mal richtig macht, ist, dass er in die USA gewechselt ist und bei einem der besten Camps trainiert, nämlich AKA. Und damit Sicherheit auch noch in Sachen Striking einiges dazulernen wird. Von daher versucht er sich weiterzuentwickeln. In Sachen Striking, da gebe ich dir recht, da ist er definitiv keiner der Besten, aber sein Wrestling ist so unfassbar gut, dass er vielleicht nicht der Beste in Sachen Striking sein muss. Ist vielleicht genau das Gegenteil von Conor McGregor, der in Sachen Striking zu den Besten gehört, aber mit Sicherheit nicht in Sachen Wrestling. Also Ich bin gespannt. Das ist definitiv ein Kampf, der für mich eigentlich sein muss im Jahr 2017. Nurmagomedov gegen McGregor. Aber wie gesagt, bei McGregor wissen wir, er verteidigt nicht gerne seine Titel. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Arthur schreibt, was hältst du davon, dass die UFC einen Deal macht, dass derjenige, der nach dem Kampf positiv getestet wird, seine Gage dem gegnerischen Kämpfer geben muss? Das war ja auch eine Überlegung von Mark Hunt, habe ich auch schon mal was dazu gesagt. Aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn, weil es sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ja, Gage und Doping und so weiter. Das kannst du nicht machen, weil es auch immer wieder so Geschichten gibt wie mit Chad Mendes, wo so eine Dopingprobe sehr, sehr fragwürdig dann ist, ja. Also er sagt, er hat da eine Hautcreme benutzt, die er aufgrund irgendeiner Hauterkrankung nehmen muss. Es gibt Ärzte, die mittlerweile auch dem zustimmen, dass wirklich über so eine Hautcreme ein positiver Dopingtest zustande kommen kann. Ich kann das alles nicht verifizieren. Ich bin weder ein Arzt noch ein Dopingspezialist. Aber dann haben wir halt das Problem, dass der Kämpfer sagt, ich habe nicht gedopt. Und ihm wird trotzdem die Gage abgezogen. Unter Umständen hast du einen Kämpfer, der seine Gage bekommt. Ein Dopingtest wird 2-3 Wochen später veröffentlicht. Er ist positiv getestet worden, hat aber die Kohle schon ausgegeben. Ist alles ein bisschen schwierig. Nee, ich bin der Meinung, dass du Doping so nicht Herr werden kannst. Ja, es muss getestet werden, alles gar keine Frage. Aber das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Herangehensweise, um gegen Doping was zu tun. Was man da machen kann, um Doping zu minimieren, das ist immer schwierig zu sagen. Du wirst es nie ganz wegbekommen. Ja? Also Geldstrafen, irgendwelche langen Pausen, die dann verordnet werden mit Strafen und so weiter und so fort, haben auch noch nicht die Lösung gebracht. Ja? Guck dir den Radsport an. Immer noch voll mit Dopingsündern. Und ja, ist schwer da die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Aber die Variante von Lesnar, von Hunt finde ich nicht so gut. So. King Kong Marek schreibt, machen sie nicht, weil sie genau wissen, wie viele gedopt sind. Ich glaube, da ist immer zu viel Verschwörungstheorie mit dabei. Ja? Also ich glaube jetzt nicht, dass die UFC irgendwie damit die Finger im Spiel hat und Leute dopt oder weiß, wer gedopt ist und dann sagt, du kannst mit einem positiven Test noch antreten, den halten wir zurück und so. In manchen Fällen ist das mit Sicherheit so, aber seitdem die USADA an Bord ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Die USADA hat weltweit einen Ruf zu verlieren, ja. Das ist das Gute, was wir jetzt haben. Es ist nicht mehr die UFC, die entscheidet, ob irgendwelche selbstgemachten Testergebnisse veröffentlicht werden. Wir haben jetzt die USADA, die eine Reputation zu verlieren hat. Und zwar also wirklich eine große. Ja, also sie testen halt nicht nur in Sachen MMA-Leute, sondern bei allen möglichen Sportarten. Und das können sie sich nicht leisten. Sie sind zu wichtig für Anti-Doping, um ihren Ruf aufs Spiel zu setzen, mit so einer kleinen Sportart, wie eben MMA oder die UFC dann als Organisation eine ist. Also von daher ist mir das immer zu viel Verschwörungstheorie. Ja, aber die UFC hat auch, glaube ich, jetzt nicht unbedingt daran Interesse, die Kämpfer finanziell im Nachhinein zu bestrafen. Und sie gehen schon den richtigen Schritt mit der USADA, dass man dann halt einfach sagt, der Kämpfer wird für 1, 2 oder 5 Jahre gesperrt. Das ist schon ein großer Schritt, den die UFC da geht. Das macht keine andere Organisation. Es fehlt mir auch immer so ein bisschen bei der Kritik an der UFC, wie sie mit Doping und so weiter umgeht. Immerhin macht die UFC überhaupt irgendwas. Andere Organisationen sehen da auch oft großzügig drüber hinweg. Ja, also man macht sich darüber lustig, wie Ryzen einen Fakt drauf gibt, ob ihre Kämpfer gedopt sind oder nicht. Ja, da macht man sich drüber lustig und feiert es im Endeffekt noch ab. Das finde ich, wie gesagt, der UFC oft dann auch ein bisschen ungerecht gegenüber. King Kong schreibt, Connors Takedown-Defense ist bärenstark. Die ist sehr gut. Ob die so stark ist, um gegen Nurmagomedov standzuhalten, ist die zweite Frage. Und ich sage ja immer wieder, sich in Sachen Defense weiterzuentwickeln, ist oft leichter als dann zum Beispiel das Wrestling allgemein voranzutreiben. Eine Takedown-Defense ist schneller erlernt als eine offensive Ringerattacke oder überhaupt dann ein Ground-Game. Das ist viel vielfältiger als ja eben einfach nur sich gegen einen Takedown verteidigen zu müssen. Ja, das ist ja nicht leicht zu erlernen, aber leichter zu erlernen, so möchte ich es mal sagen. Hans schreibt, McGregors Ground Game ist unterbewertet. Ich stimme dir zu, aber es ist auch schwer von uns zu beurteilen. Ja, das hört man natürlich ganz, ganz oft und vor allem aus seinem Camp. Aber ganz ehrlich, welche Aktionen hat er bislang in seinem Camp gezeigt, die uns den Eindruck vermitteln, dass er ein sehr gutes Ground Game hat? Er hat ein solides Ground Game, da bin ich sofort dabei. Aber ein sehr gutes hat er wahrscheinlich nicht. Das sagt jetzt der Hans auch nicht, muss ich dazu sagen. Aber man hört das immer mal wieder. Ja, wenn der auf dem Boden ist und so, McGregor, da kann der sich auch sehr, sehr gut zur Wehr setzen. Schwer einzuschätzen, ja. Also man muss das glauben, was aus dem Camp so kommt, aber er hat es uns noch nie unter Beweis stellen können. Auch hier, seine Defense ist immer gut, ja. Aber da gibt es viele Kämpfer, die eine gute Defense haben. Die Frage ist, wie kann er sich dann auch in Sachen Offense schlagen, und da musste er bislang noch nicht zeigen. Und mir ist es eigentlich auch scheißegal, wie gut Conor McGregors Ground Game ist oder wie schlecht oder so. Solange er im Striking so gut ist, so dominant ist, ja, können wir halt einen Fick darauf geben, wie gut sein Ground Game ist. Aber es ist immer wieder ein guter Aspekt. Auch hier wieder Hans, danke für den Einwurf. King Kong Marek, seine Gegner kommen in der Regel gar nicht dazu, mit ihm zu wrestlen. Das liegt halt einfach daran, dass sie immer fürchten müssen, sich einen schweren Treffer einzufangen und dann den Kampf zu verlieren. Das hat man bei Eddie Alvarez gut gesehen. Er konnte nie seinen Kampfstil etablieren, weil man von Anfang an gemerkt hat, er hat so ein bisschen Respekt, oder ein bisschen, er hat Respekt davor, dass er von Conor McGregor einen Schlag kassiert, der den Kampf direkt beendet. Und das, wenn man den Kampf jetzt nochmal betrachtet und das im Hinterkopf hat, siehst du das, wie er wirklich ständig versucht, im Kopf zu arbeiten, wie kann ich jetzt hier so eine Aktion starten, die mich aber nicht angreifbar macht. Und jedes Mal kommt er zu dem Entschluss, nee, wenn ich das jetzt mache, dann kassiere ich eine oder setze ich mich die Gefahr aus, eine zu kassieren. Also das macht McGregor unglaublich gut, das ist gar keine Frage. Arthur schreibt, Buzz Rutten, vielleicht UFC-Kommentator, ich glaube nicht. Das ist auch interessant, Todd Grisham wurde ja diese Woche bekannt gegeben als der neue, oder letzte Woche war das glaube ich schon, als der neue UFC-Kommentator, der das Team erweitern soll. Hat vier Probetermine bekommen von der UFC. Sollte eigentlich jetzt bei UFC Phoenix losgehen. Jetzt habe ich gelesen, dass John Anik das Event kommentieren wird, zusammen mit Daniel Cormier. Also jetzt weiß ich auch nicht so richtig, was mit Grisham los ist. Er hat definitiv Vertrag bei der UFC für 4 Kämpfe, aber so wie es aussieht, wird er nicht Phoenix als Kommentator beiwohnen können. Und von Buzz Rutten als Kommentator bringt dir aktuell eigentlich nichts, weil ja Rogan diese Rolle schon ausfüllt. Also, ja. Marek schreibt, ich meinte damit nicht, dass die UFC genau weiß, wer gedopt ist, sondern dass das Risiko, dass einer gedopt ist, sehr hoch ist. Aber was ändert das jetzt zum aktuellen Prozedere, dass du von der USADA getestet wirst und dann da gesperrt wirst? Also, der UFC kann es doch scheißegal sein, ob der Kämpfer A oder B die Gage bekommt. Ja, wenn wir jetzt annehmen würden, die UFC würde positiv getestete Gegner die Gage abnehmen und an den anderen Kämpfer übergeben. Ja, dann ist es für die UFC eigentlich völlig unerheblich, ob jetzt Mark Hunt 2 Millionen bekommt oder Brock Lesnar 2 Millionen. Eigentlich ist es völlig wurscht. Also von daher könnten sie so eine Klausel eingehen, aber sie würden sich damit mehr Probleme einbrocken, weil du definitiv ständig irgendwelche Rechtsstreitigkeiten mit UFC-Kämpfern hättest, die behaupten, sie wären nicht gedopt gewesen oder irgendwelche Testergebnisse oder Tests wären nicht richtig durchgeführt. Man kennt das, wenn es dann ums Geld geht, geht es dann rund. Und die UFC ist ja mehr oder weniger darauf angewiesen, dass Dritte ihre Arbeit richtig machen, nämlich die USADA. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie darauf Bock haben, da sich mit so einem Scheiß dann auseinanderzusetzen. Das mit den Sperren funktioniert, und auch da darf man nicht vergessen, dass die Kämpfer auch finanzielle Einbußen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das nichts ausmacht. Hans schreibt, nicht als Goldberg-Ersatz. Mein Mikro spinnt? Wieso spinnt mein Mikro? 1, 2, 3. Ich hoffe, es spinnt nicht. Jetzt bringt mich, wer auch immer, ich habe jetzt den Namen nicht so schnell lesen können, noch in die Situation, dass ich hier mein Mikro neu ausrichten muss. Ich hoffe, es funktioniert alles mit meinem Mikro. Dein Ton kratzt. Ja, da kratzt was. Na gut, also wenn jetzt hier mein Ton dahin ist, dann würde ich vorschlagen, beenden wir diesen Stream hier, denn das muss jetzt hier nicht auch noch mit On-Air, wie mein Mikrofon ständig Probleme macht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Heute ein sehr kleiner Kreis. Ich hoffe, das wird in den nächsten Tagen und in den nächsten Übertragungen wieder besser. Ich hoffe auch, dass mein Mikrofon dann nicht mehr diese Probleme verursacht, die es jetzt offensichtlich verursacht. Von daher, danke, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Achso, ihr lieben Freunde hier im Podcast, ihr seid noch mit dabei. Ich hoffe, bei euch kratzt der Ton nicht. Und ich kann euch sagen, dass ich heute mit einem schlechten Gefühl diese Sendung beende. Das war unterdurchschnittlich. Gerade was die Zuschauer auf YouTube angeht. Und wisst ihr, was mir so durch den Kopf geht? Das, was der Peschke gestern gesagt hat. Man sollte sich auf eine Plattform konzentrieren. Und ihr wisst, die Plattform meines Herzens ist immer Podcasting. War es immer und wird es immer sein. Und vielleicht war das ein Zeichen heute. Auf YouTube war nichts los. Traurig sage ich Adieu. Und verspreche euch, nächste Woche wieder bei euch zu sein. Danke fürs Zuhören und nochmal der kleine Hinweis, bewertet meine Podcasts auf iTunes am besten mit 5 Sternen und am besten auch mit einem kleinen Text. Das hilft mir, mehr Relevanz in dieser iTunes-Podcast-Welt zu erlangen. Es hilft mir natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, also wäre es schön, wenn ihr das auch noch tun könntet. Vielen Dank dafür und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.